Meine Damen und Herren, aus Anlass des 25. Todestages von Karl Zuckmayer hören Sie heute des Teufels General in der Bearbeitung von Bruno Felix und Hans Jelitschka. Die Regie hat Robert Bichler. Erster Akt, die Höllenmaschine. Spätherbst 1941, kurz vor dem Eintritt Amerikas in den Krieg. Die siegreichen deutschen Truppen stehen vor Moskau und Leningrad. Harras, General der Flieger, hat ein paar Gäste in Ottos Restaurant in Berlin zu Gast gebeten. In einem reservierten Raum bereiten die beiden Kellner François und Herr Detlef das Buffet für die Gäste vor. Ein Ventilator summt leise. Herr Detlef öffnet blitzschnell eine Klapptüre in der Wandverschalung, schaltet einen vorbereiteten Kontakt ein und schließt die Verschalung wieder. Wie spät? Minuit, mein Kerl. Wird eine lange Nacht geben. Wenn Harras mal wieder richtig auffahren lässt, Mensch. Das ist noch alte Schule. Da bleibt kein Auge trocken. Na, que fais-tu donc? Pas du Porto pour Harras. Il va commencer avec un Armagnac. D'où? Il vient de la Reichskanzlei. D'une réception officielle d'État, alors il lui faut quelque chose plus fort que du Porto. Stimmt wie eine Bassgeige. Wenn er seinem Führer ins Auge geschaut hat, dann braucht er eine innere Spülung. Herr Detlef! François, wo steckt ihr denn? Hier ist doch gar nichts los. Was soll ich denn drüben machen mit den drei Ungelernten, wo heute Reichstag war? Die ganze Bude voll großer Tiere. Verzeihung, Otto, wir sind im Dienst. General Harras hat uns ausdrücklich für seine Gesellschaft abkommandiert. François und mich. Von wegen zuverlässig, Sie wissen. Still, still. Die Herrschaften. Herr General, Herr Präsident, Herr Oberst, Herr Baron, Herr Doktor... Kompliment, meine Damen. François, doppelten Armagnac. Oui, mon général. Na, das sieht ja ganz ordentlich aus. Fast wie in der guten alten Zeit, falls Sie sich noch erinnern, Otto. Bei uns immer gute alte Zeit, Herr General. Alt oder neu, wir sind unverändert. Man tut, was man kann. Nur mit der Mayonnaise, die vielen Eier und das Öl, Sie verstehen, man darf ja nicht ganz, wie man möchte. Keine Sorge, Otto, uns schmeckt alles. Wir kommen von einem Bierabend des Führers. Köstlich, Herr General. Immer der alte, treffsichere Humor. Humorersatz, mein Lieber. Brennnessel, Zichorie und Eichenlaub. Als dann, Hauptsache, dass der Stoff noch echt ist. François! Sagen Sie mal, da tickt doch was. Wie beliebt? Wo tickt was, Herr General? Ich kann nichts hören. Ja, oder doch so, irgend sowas, bisschen Surren. Muss der Ventilator sein, Herr General? Klingt anders. Stellen Sie mal ab, Detlef. Tickt immer noch. Dann ist es die Heizung. Da wird mit Kohle gespart und dann trippelt's in den Röhren. Also, bei uns hat noch nie etwas in den Röhren getrippelt. Da muss ich doch bitten, Herr Detlef. Er scheint wirklich irgendwoher aus der Wand zu kommen. Vielleicht doch von den Röhren. Na, meinetwegen wird ja keine Höllenmaschine sein. Nein, sicher nicht, Herr General. Heil Hitler! Guten Abend, Herr Präsident. Guten Abend. Heil Hitler, Herr Doktor. Sagen Sie ruhig guten Adolf, das trifft jeden Geschmack. Die Herren haben sich wohl schon miteinander bekannt gemacht, soweit sie nicht verwandt sind. Das ist Kulturleiter Dr. Schmidt-Lausitz. Vom Propagandaministerium, Präsident von Mohrungen, Baron Flunk, Oberst Eilers, mein Adjutant Lüttjohann. Ich möchte nicht stören, Herr General. Ich sehe, dies ist eine Privatgesellschaft. Ich bin nur mitgekommen, weil ich mit Baron Flunk und Oberst Eilers noch ein paar Einzelheiten zu besprechen hätte, wegen des morgigen Empfangs für die neutrale Auslandpresse und wegen der Kurzwellensendung nach Amerika. Dazu werden Sie im Lauf der Nacht reichlich Gelegenheit haben. Bleiben Sie ruhig, Doktor. Uns stört keiner. Von meinen schlechten Witzen haben Sie sowieso schon gehört. Die sind alle beim Chef in meinen Personalakten eingetragen. Können Sie nachlesen. Man versteht einen Scherz, Herr General, wenn er nicht so weit geht. Das walte Himmler. Stärken Sie sich, meine Herren. Sie haben es nötig, nachdem Sie in der Reichskanzlei am Heiligen Gral genippt haben. Greifen Sie zu, Eilers. Was wir hier übrig lassen, das fressen da drüben die Bonzen. Zu viel Ehre, Herr General. Man kann das gar nicht verlangen hier im Hinterland. An der Front sind wir immer erstklassig verpflegt. Da merkt man erst, wie provinziell man geworden ist. Buffet, Champagner, Mitternachtsparty. Ich bin sowas gar nicht mehr gewohnt. Bei uns in Mannheim ist um 11 alles dunkel. Kein Lokal mehr offen. Check mal ein, François, da kommen die Damen. Frau Oberst Eilers, Fräulein von Mohrungen. Den Baron Flunk kennen die Damen wohl schon vom offiziellen Teil. Das ist Dr. Schmidt-Lausitz. Angenehm. Fräulein von Mohrungen, das klingt so wahnsinnig förmlich, direkt reaktionär. Nennen Sie mich doch Pützchen, wie alle. Traue ich mich nicht, Pützchen. Kommt mir ein bisschen hastig vor. Wir kennen uns doch kaum ein paar Stunden. Det macht der Liebe kein Kind, hätte ich beinahe gesagt. Prost, Harry. Aber Pützchen. Halt, junge Dame, noch nicht trinken. Man reiße ihr den Kelch von den Lippen. François, nachfüllen. Tout de suite, mon général. Also, ohne weitere Schmanzes, aber von Herzen. Ich trinke auf Friedrich Eilers, auf seinen 50. Luftsieg, den wir heute feiern, auf den 100. und auf seine gesunde Heimkehr. Zum Wohle, Friedrich. Zum Wohle. Dann euch. Danke. Ich komme mir vor wie ein Kriegerdenkmal. Bis da auch. Sag du zu mir, Fritze. Auf unseren besten Flieger, Kommandeur, General Harras. Auf den Führer. Prost mit dem leeren Glas. Der Führer ist Abstinenz. Ich kann ja auf meinen Schwiegersohn wirklich stolz sein, Anne. Das können wir alle, Papa. Unser ganzes Volk. Habt Grund dazu. Einen besseren Mann als Eilers haben wir nicht in der Luftwaffe. Möchte sagen, in der Armee. Oh, leicht übertrieben. Ich möchte sagen, jeder unserer Jungs gibt sein Bestes her. Wenn ich selbst auf etwas stolz bin, dann auf meine Staffel. Vier Herren haben heute das Ritterkreuz bekommen und jeder hat es verdient. Ist nicht auch Leutnant Hartmann bei den Ausgezeichneten? Da haben wir ja heute Abend doppelten Grund zum Feiern. Kennen Sie Hartmännchen? Netter Junge. Warum willst du denn nicht zugeben, dass du mit ihm verlobt bist? Der junge Hartmann, das ist wirklich ein ganz besonderer Fall. Unermüdlich im Dienst und geradezu tollkühn. Fast zu viel für meinen Geschmack. Sobald es irgendwo eine dicke Suppe gibt, schon meldet er sich. Dreimal am Tag, wenn es die Maschine schafft. Er sieht gut aus, Hartmännchen. Das muss man ihm lassen. Und überhaupt, er ist ein schneidiger Junge. 3 Sportpreise, 12 Abschüsse, tipptopp Gesinnung. Aber es fehlt ihm was. Der richtige Chisla Weng oder so. Denken Sie mal, der tanzt nicht. Das ist ein großer Fehler. Sie tanzen wohl sehr gern, Fräulein von Mohr. Rasend gern, wenn es keine volkhaften Reigentänze sind. Sagen Sie, General, haben Sie etwas Neues in Erfahrung gebracht in der bewussten Sache? Es wird morgen früh in der Sitzung zur Sprache kommen und ich fürchte, man wird sich einmischen wollen von Seiten. Ja, Sie wissen schon, wenn wir nicht rasch eine Erklärung finden. Ich möchte nicht Stellung nehmen, bevor ich Ihre Meinung weiß. Meine Meinung? Offiziell oder persönlich? Ich denke, wir können Vertrauen zueinander haben, Herr General. Offen gesagt, ich habe noch gar keine Meinung. Nur Vermutungen. Es ist eine verfluchte Geschichte. Heute Nachmittag sind wieder frische Meldungen eingelaufen. Tragflächenbruch bei einem Dutzend fabrikneuer Maschinen. Das Material ist zur Untersuchung unterwegs. Aber ich kann mir nicht erklären vom technischen Standpunkt aus, wieso... Achtung, wir sprechen uns später. Störig? Oder besprechen Sie keine Berufsgeheimnisse an einem heiteren Abend? Bei uns gibt's keine Berufsgeheimnisse, Dr. Lausitz. Da ist alles klar wie die Sonne. Der Präsident kontrolliert die Materialbeschaffung, ich kontrolliere die Herstellung unserer Kisten, der Oberst und seine Jungs setzen sich rein und furzen damit in der Luft herum. Und wenn sie 50 Gegner abgeschossen haben, dann hängt ihnen was zum Halse heraus, ein Orden nämlich, das ist alles. Geteilte Verantwortung, hochinteressant, ich verstehe nichts davon. Mein Ressort ist die Kultur. Totale Mobilmachung der deutschen Seele, Sie wissen. Und Aufklärung des neutralen Auslands, auch das ist Kampf, wenn auch nicht mit der Waffe. Ich weiß. Mehr mit dem Mundwerk. Da muss manchmal eine Art von Mut dazugehören, den ich nicht aufbringen würde. Sie schmeicheln, Herr General. Entschuldigung. Scheißkerl. Pass auf, Lüt-Johann, besauf dich nicht. Keine Sorge, ich tu nur so. Bin scharf auf dem Kasten. Das werde ich Ihnen nie vergessen, General Harras, dass Sie Friedrich einen solchen Abend geben. Wenn Sie gehört hätten, wie er mir immer von Ihnen erzählt hat, eifersüchtig hätte man werden können. Harras ist der Erste. Nach dem Führer natürlich. Und dann kommt lange nichts. Und jetzt haben Sie den ollen Harry in Fleisch und Blut kennengelernt. Kleine Enttäuschung, was? Gar keine Würde für einen General. Und noch nicht mal Parteigenosse. Na ja, in der Beziehung denken wir vielleicht ein bisschen verschieden. Aber wo es drauf ankommt, da gibt's keinen Unterschied. Soldat ist Soldat. Ja, es ist wohl auch eine Generationsfrage. Wir sind schon halbwegs damit aufgewachsen. Uns ist das heilig. Es hat uns ja das bisschen Lebensinhalt gegeben. Mein Lebensinhalt, das war immer die Fliegerei. Na, wie geht's denn überhaupt? Ich meine, außerdienstlich. Daheim, was machen die Kinder? Ich habe sie noch gar nicht gesehen, denk dir. Ich bin ja erst heute von der Front gekommen. Aber wie ich mich auf die nächsten 8 Tage freue, das kannst du dir vorstellen. Schön muss das sein, wenn man heimkommt und Kinder hat. Ganz großer Abend, Herr General. Soeben telefonische Meldung gekommen. Der Herr Reichsmarschall wird persönlich erscheinen mit ein paar Herren von seinem Stab und den Damen von der Metropolpremiere. Wir räumen gerade die niederen Chargen weg. Zutritt nur noch vom Obergruppenführer aufwärts. Übrigens, 4 jüngere Herren sind draußen. Hauptleute und Leutnants von der Staffel Eilers. Sagen, Herr General, habe sie herbeordert. Soll ich sie reinlassen? Aber klar, bringen Sie sie her. Sofort, Herr General. Pützchen! Nehmen Sie mal die Fingerspitzen von der diplomatischen Weste weg, es gibt eine Überraschung. War schon wieder ein Toast? So ähnlich. François, Detlef, frische Gläser. Du zwitt, mon général. Hopp am Pfuckmeier und die Leutnants Hartmann, Ritzki und Hastenteufel von der Kampfstaffel Eilers. Danke. Meine Herren, ich habe die Ehre, Ihnen zu Ihren Auszeichnungen zu gratulieren und Sie in unserem kleinen Kreis willkommen zu heißen. Die Ehre ist auf unserer Seite, Herr General. Pfund! Alter Rübensau! Jünger bist du auch nicht geworden. Ja, Harry, alter Distelfink, hätte ich beinahe gesagt. Ja, darf man zu dir nur du sagen. Also ein Mordsviech, was du geworden bist. Ja, wir sind nämlich Frontkameraden, 14, 18. Bis 17, Winter 17, was wir am Steißbein erwischt haben. So erfreut. Und die Herren haben sich nie getroffen, sir. Rein per Zufall, nein, aber ich habe schon längst drauf gelauert. Damals bei Cambrai und vor Verdun. Das war noch ein Krieg. Super haben wir, das gebe ich zu. Fressen haben wir schlechter. So ein Hitz. Du kannst mir noch das Glasl vom Kopf schießen, Harry, oder traust du nicht mehr? Lüt Johann, mein Revolver. Na, den Kopf, den kann ich nicht riskieren, der ist nur Friedenswahl. Wenn Herr General schießen wollen, bitte sehr. Ah, später, hast du einen Teufel später, nach der nächsten Flasche. Hab noch nicht die berühmte sichere Hand jetzt. So, kommt, ich mache euch bekannt. Na, Sie brauche ich ja nicht vorzustellen, Leutnant Hartmann. Fühlen Sie sich hier nur ganz wie zu Hause. Jawohl, Herr General. Danke, Herr General. Kommen Sie, meine Herren. Na, Manneken, wie fühlt man sich? So viel Lorbeer um die junge Stirn? Ich weiß nicht. Ich bin noch gar nicht ganz hier. Gestern Abend noch über Leningrad. Nur denk mal nicht dran, Kleine. Heb dir das Fronterlebnis für deine Memoiren auf. Kennst du Baron Flunk vom Außenministerium? Ein reizender Mensch. Er wird mich ausführen. Flunk. Sehr erfreut. Tröster der Witwen und Waisen, aber das Ausführen kommt natürlich erst in Frage, wenn Ihr Urlaub vorüber ist, Herr Leutnant, und die junge Dame sich hier langweilt. Ich wollte meinen Urlaub eigentlich auf dem Land verbringen. Warum nicht? Hindert dich keiner. Ich wusste nicht, dass du in Berlin bleiben willst. Na, also mit dem Land kannst du mich jagen. Ich habe mir nie viel aus Natur gemacht, aber heutzutage, Zappenduster, sage ich dir, da laufen sie alle mit so Gesichtern rum wie beim Staatsbegräbnis. Nee, leben kannst du nur noch in Berlin. Kommt er mir gerade von rechts oben aus einer Wolkenbank und fasst mich in der Flanke mit einer schweren MG-Gabe. Ich drossle ab, tauche unter ihm durch und reiße eine Harras-Kurve. Sie wissen, fast mit dem Kopf nach unten. Darauf war er nicht vorbereitet. 3 Minuten später lasse ich ihn absausen. Mit brauchenden Schornstein. Aber ich kann euch flüstern. Der Russe, der macht uns heiß. Naja, im Einzelfall mag das stimmen. Das Gesamtergebnis jedoch, wie wir es von hier aus überblicken, heißt technisch und moralisch unterlegen. Wie Sie meinen, Herr Doktor, das Gesamtergebnis kennen wir nicht so genau. Und dass wir siegen, steht außer Zweifel. Aber ich sage Ihnen, mit den Boys von der Royal Air Force ist heute auch nicht mehr zu spaßen. Ein Krieg um Leben und Tod der Nation ist ja auch schließlich kein Spaß. Bravo, Dr. Lausitz. Hauchen Sie den Herrn mal den richtigen Kampfgeist ein. Das liegt mir fern. Prost, Harry, alter Landsknecht. Die Hauptsache ist, dass wir nur dabei sind. Ich hab mir immer gewünscht, dass es nochmal losgeht. Lang nur haben wir eh warten müssen. Jetzt sage ich mir nur, wenn's ja nicht zu Ende geht, sage ich, bevor ich Oberstleutnant geworden bin. Keine Sorge, Pfundel, vielleicht wirst du auch noch General. General, du hast es geschafft, Harry. Und wenn man es recht bedenkt, ich war immer in der Partei. Schon beim Blutmarsch am Odeonsplatz im Jahr 23. Klein links hinterm Führer habe ich in der Pfützen gelegen. Und du, Harry? Na, ich will nichts sagen. Ja, sag nur, Pfundel. Immer frisch von der Leber weg. Wir alten Kämpfer, wir haben keine Zeit gehabt für die Karriere. Wir haben erst den Innenfeind liquidieren müssen. Und dann das Geschäft und die Familie. Es war ein Kreuz. Ich bin ins Hopfengeschäft reingeheiratet, weißt du, aber es hat sich nicht rentiert. Der Jude ist in der Konkurrenz gewesen und hat uns ausgeschmiert. Mein Lieber, da lernst du hassen. Nach der Machtergreifung ist mir schon besser gegangen. Da habe ich mich auf Arisierungen verlegt. Aber jetzt, was bin ich jetzt? Ein kleiner Hauptmann. Mitsamt meiner niedrigen Parteinummer. Und du? Du bist der General. Das ist eine Gerechtigkeit. Ich meine, das ist eine Gerechtigkeit. Also hör mal zu, mein Alter. Wenn du das meinst, ein Nazi bin ich nie gewesen. Da hast du ganz recht. Immer nur ein Flieger. Und mein Geld habe ich mir selber verdient. Habe oft genug den Kragen dafür riskiert. Ich habe auch nirgends eingeheiratet, nie aus der Parteikasse gelebt, keinen Juden bestohlen. General oder Zirkusclown. Ich bin ein Flieger, sonst nix. Und wem es nicht passt, der kann mich. Ja, sowas. Der Herr General meint, der Führer hat seinem Leben, das leidenschaftlich dem Flugwesen und der Luftwaffe gewidmet war, wieder ein Ziel verliehen und ihm die Gelegenheit gegeben, mit seinen ungewöhnlichen Fachkenntnissen dem Vaterland an leitender Stelle zu dienen. Wisst ihr? Da hast du gleich die offizielle Fassung. Danke für die Übersetzung, Herr Doktor. Genau so habe ich es gemeint. Ich zweifle nicht daran. Ihr wisst nicht, Sie kennen mein Inneres. Ich glaube es zu kennen, Herr General. Na denn, Prost! Olli! Ja, Harry, also wie ich gehört habe, dass du hier bist, da war ich nicht zu halten. Wir sind eben eingetrudelt mit der Premierengesellschaft vom Reichsmarschall. Gib dem ollen Harry einen Kuss von mir, hat er gesagt. Aber ich weiß ja nicht, ob du Wert drauf legst. Von dir immer, von Vater nur, wenn ich ganz besoffen bin. Und das bin ich heute noch nicht. Oh. Du, hast du noch Selbstbeherrschung genug, dass ich dich meiner kleinen Nichte vorstellen kann? Für das Kind bist du nämlich eine Idealgestalt, also enttäusch sie nicht, wenn ich bitten darf. Komm, komm her, die Dusche, komm, ja? Da kannst du einen Held kennenlernen. Aus der guten alten Zeit, wo die Prominente noch vorn gestanden haben und die Statisten hinne beim Applaus. Heutzutage sind ja alles Helden, hinne und vorn und in der Mitte. Herr General? Und so etwas hältst du seit 19 Jahren vor mir versteckt. Das nenne ich Freundschaft. Was war's denn für eine Premiere heute Abend? Ach, die lustige Witwe. Immer mal wieder. Ja. Er will ja nichts anderes hören, außer Wagner. Das Ganze war mehr so eine Gala-Angelegenheit. Aber für mich eine Art Jubiläum. Vor 25 Jahren habe ich sie zum ersten Mal gesungen. Genau auf dem Tag. War das nicht am Stadttheater in Heidelberg? Ja! Ja, dann habe ich sie gesehen. Ja. Meine Kleine hier, die hat heute Abend ihr Debüt gehabt. Mit einer neu eingelegten Sprechrolle in der Maximszene hat der Regisseur extra für sie in den zweiten Aktschluss gezaubert. Und für den Vorhang war der allerhöchste Herr angesagt. Aber nein, nix war's. Der Reichsmarschall war ja riesig nett zu ihr, aber das ist doch nicht dasselbe für die Kinder. Der heilige Petrus statt dem liebe Gott sozusagen. Ja, ich wusste ja nicht, ob er wirklich in der Loge ist. Ich dachte nur, so schlecht war ich auf keiner Probe. Und dann beim 10. Vorhang sagt der Reustra zu mir, Essig, an die Front abgerufen. An die Front abgerufen? Der Führer? Na, dafür lernst jetzt unseren Harry kennen. Auch ein Großtier. Das habe ich mir wirklich fast noch mehr gewünscht. Als Kind habe ich schon immer heimlich ihr Bild angeschaut, das bei Tante Olli auf dem Nachtkastel steht. Bitte, Johann. Ja, ruf mal im Ministerium an, was los ist. Befehl. Gestatten Sie, gnädige Frau, Hauptmann Pfundmeier. Lyra Schöpke. Sie kommen direkt von der Front, Herr Hauptmann? Das glaubst. Gestern haben wir noch tote Russen zur Brotzeit gehabt. Ich habe nämlich noch nie eine Dame vom Theater direkt angerochen. Na, beißen Sie mal rein, Herr Hauptmann. Sie haben ja gute Zähne. Da müssen Sie mir aber von Ihren Erlebnissen erzählen, Herr Hauptmann. Oh, irrsinnig aufregend stelle ich mir das vor. Diese Zweikämpfe der Luft, Mann gegen Mann. Wie die Turniere der Ritterzeit. Genau, ganz genau. Was das gehört hast, den Teufel? Wir sind die Ritterzeit, du und ich. Der Herr Reichsmarschall lässt bitten, das Souper ist angerichtet. Der Herr Reichsmarschall erlaubt sich, die Herren und Damen von der Staffel Eilers auf ein Gläschen Shampoos einzuladen. Er erwartet die Herrschaften postwendend. Na, denn mal los, Jungs. Den dicken Hermann seht ihr nicht jeden Tag. Da könnt ihr euch alle ein Stück abschneiden. Kommt nicht mit, Herr General. Der Herr Reichsmarschall haben ausdrücklich... Ein bisschen später. Er wird seine Leidenschaft für mich noch eine Viertelstunde bezähmen können. Eilers, übernimmst du die Führung? Bitte, Herr Oberst Eilers, dürfte ich nicht rasch vorher. Auf 3 Minuten, damit ich den Text der Sendung wegschicken kann. Ja, natürlich, Herr Doktor. Sehr gerne. Hauptmann Pfundmeier, wollen Sie mich bitte vertreten? Ich komme dann nach. Stellen Sie die Herren inzwischen vor. Die Herren und Damen, bitte sehr. Das geht auf uns, Anne. Bei sowas lässt Pützchen sich nicht in die Ecke stellen. Meine Damen, ja. Harry. Ja. Harry, ich muss dich einen Augenblick allein sprechen. Nicht leicht heute Abend. Dringend? SOS. Vielleicht später. General. Na, Lütjan, was gibt's? Dicke Luft bei Moskau. Es handelt sich um geringe taktische Umgruppierungen, hauptsächlich der Witterung wegen. Wir waren im Propagandaministerium schon heute Abend darüber orientiert. Der Sturm auf Moskau und Petersburg wird dadurch nicht wesentlich verzögert. Desto wichtiger ist unsere morgige Kurzwellensendung, um jeder Gerüchtemacherei die Spitze zu bieten. Darf ich Sie jetzt auf ein paar Worte bitten, Herr Oberst? Ja, sowieso, Herr Doktor. Bitte sagen Sie mir nur genau, wie ich das machen soll. Ich habe schon furchtbares Lampenfieber. Kein Grund, Herr Oberst. Sie sprechen einfach aus Ihrem echten Erlebnis heraus. Das Manuskript ist vorbereitet. Sie brauchen nur abzulesen. Gehen wir vielleicht in ein Nebenzimmer, Sie gestatten, Herr General? Bitte, gern. Danke. Reden Sie nur frei weg, Lütjohann. Morgen erfahren es die Herren ohnehin. Soviel man im Ministerium weiß, in Russland scheint es unter Null zu frieren. Von Bock hat kalte Füße bekommen. Er soll an der Strippe geschrien haben, sofort zurück, sonst keine Verantwortung und so weiter. Darauf hat sich Manitou auf Schlachtross geschwungen. Ich rufe nach Mahler an, die erwarten neue Berichte drüben. Was halten Sie von der Sache, General? Was ich davon halte, weiß jeder Laufjunge in der Reichskanzlei. Im Ernst, General? Glauben Sie, dass was passieren kann? Ich meine, was Entscheidendes? Ist schon passiert, Präsident. Sie wissen das genauso gut wie ich. Sie meinen, der zunehmende Materialverbrauch? Ich meine Russland. Strategisch gesprochen, wenn wir Russland erledigt hätten... Haben wir aber nicht. Noch lange nicht. Ich verstehe nichts von Strategie, ich weiß nur, was es kostet. Vom Standpunkt der Luftwaffe aus. Was es kostet, im günstigsten Fall. Und von dem sind wir weit entfernt. Und wie, denken Sie, kann die Sache noch gerettet werden? Sie wollen doch nicht sagen, dass bei unserer sonstigen Position und trotz der Reserven, die wir noch im Hintergrund haben und unserer synthetischen Betriebsstoffe... Fragen Sie das Außenministerium. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach gäbe es immer noch einen politischen Ausweg. Vor allen Dingen Amerika raushalten, Japan abblasen, im Fernosten Frieden vermitteln, dann irgendwie separat Frieden mit Russland, selbst um den Preis unserer Einflusszonen in Balkan und Kleinasien, sanfter Druck auf London und Kompromisslösung zwischen uns und dem Empire. Bis auf Weiteres. Marker Ribbentrop, 1941er Spätlese. Vor Tisch las man's anders. Nee, Kinder, der Sektfritze hat keine Ahnung und nichts dazugelernt. Wenn der England kennt, dann kenne ich den Mond. Vielleicht hätte man den Sprung nach Osten verhindern müssen. Wer? Ich oder meine selige Großmutter? Verhindern Sie mal hierzulande. Mehr kann kein Elefant ins Fettnäpfchen trampeln, als ich es getan habe. Ich bin zu Hermann gelaufen und habe ihm Bescheid gestochen. Hermann hat die Nase krausgezogen und mit der Schmalzbacke gewackelt. Dann ist er hingegangen und hat es dem Halder gesagt. Und er hat es dem Keitel gesagt. Und er hat es dem Brauchitsch gesagt. Und er hat sich im Adlerhorst hörbar geräuspert. Aber schon hat der große Geist den Teppich gebissen und Intuitionen gespritzt. Pfui, Deibel. Aber immerhin, man muss doch zugeben, dass er in gewissen Fällen sogar militärisch... Nichts gebe ich zu, gar nichts. Die Jungfrau von Orléans mit Schweißfüßen zum Kotzen. Baron Flunk, drüben wird getanzt. Der Reichsmarschall ist ja wahnsinnig nett und gar nicht so dick, wie ich gedacht habe. Mehr imposant. Kommen Sie, Baron? Wiener Walzer mit Seele. Allemal. Sagen Sie, General, trauen Sie dem Flunk? Nicht um die nächste Ecke. Weshalb auch? Wem traut man schon? Sind Sie nicht ein bisschen unvorsichtig? Sicher. Das ist meine Methode. Die wissen sowieso, was ich denke. Da sage ich es besser laut. Wenn ich mal anfange, vorsichtig zu werden, dann glauben die, ich habe die Hosen voll und man kann mir auf den Kopf spucken. Das ist ja wahr. Man ist auf alle Fälle immer verdächtig. Jeder von uns. Wer nicht zur Partei gehört oder zum innersten Zirkel. Aber vielleicht sollte man ihnen doch nicht direkt die Gelegenheit geben. Das Stichwort sozusagen. Gelegenheit haben die genug, wenn sie wollen. Ihre Schnüffelhunde lungern an jedem Eckstein rum. Der lausige Schmidt zum Beispiel. Der Herr mit der deutschen Seele, der die Kultur vertritt, bis sie nicht mehr aufsteht. Ich weiß doch genau, dass er inoffiziell bei der Gestapo ist und jeden Tag zwei Berichte an Himmler schickt. Mir können die nichts vormachen. Ich riskiere mein Leben seit einem Vierteljahrhundert. Jeden zweiten Tag mindestens. Und es war sehr schön, alles in allem. Aber wenn ich nicht mehr sagen soll, was ich denke... Und nicht zu rasch saufen, damit mir kein fauler Witz rausrutscht. Und vorsichtig sein. Nee. Dann lohnt sich die ganze Chose überhaupt nicht mehr. Ja, was lohnt sich denn überhaupt? Na, Sie sollten das nicht zu tragisch nehmen, was ich vorhin gesagt habe. Es ist immer noch eine starke Chance, dass wir den Krieg gewinnen. Man kann ziemlich viel auf die Dummheit der anderen setzen. Wo wären wir sonst? Gewinnen oder verlieren, es ist doch nicht mehr dasselbe. Ich glaube manchmal, Harras, unser Deutschland, das wir geliebt haben, das ist dahin. So oder so. Unwiederbringlich. Was für ein Deutschland haben wir geliebt? Das alte, mit dem steifen Kragen und Einglaszwang? Oder das liberale, mit dem Schmierbauch und Wackelbeinen? Aber sicher nicht das, für das wir beide jetzt arbeiten. Das hätten Sie früher wissen können, Herr Präsident, damals, als Sie und Ihresgleichen die Karls finanziert haben. Ja, man hat es sich anders gedacht. Man glaubte, man schafft sich eine Waffe gegen den Bolschewismus. Eine Waffe in unserer Hand. Ja, ich weiß. Man glaubt zu schieben und man wird geschoben. Nee. Ich habe mir nie was drüber vorgemacht. Und was ist denn eigentlich Ihre Entschuldigung vor sich selbst? Oh, Verzeihung, das geht zu weit. Nein, das geht gar nicht so weit. Die Frage ist ganz berechtigt, unter Freunden. Ich danke Ihnen dafür. Entschuldigung gibt es keine. Das heißt, wenn ich mir eine schreiben lassen wollte für den Oberlehrer da oben, dann wäre es wegen meiner Mutter. Aber sonst? Ich bin ganz kalt in die Sache hineingestiegen und ohne Illusionen. Ich kenne die Brüder noch vom letzten Mal. Als die im Jahr 33 drankamen, da wusste ich genau, dass ein kleiner Weltkrieg angerichtet wird. Na, und ich hab nun mal einen Narren dran gefressen. An der Fliegerei, meine ich. Luftkrieg ohne mich, ne, also das könnte ich nicht aushalten. Daher habe ich mir gesagt, man muss ja schließlich in der Ecke bleiben, in der man seine erste Runde angefangen hat. Man kann ja nicht gut auf der anderen Seite. Ja, natürlich nicht. Ist das so natürlich? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es mehr Gewohnheit. Unter uns gesagt, hätte ich nicht ein besseres Gefühl im Leibe, wenn ich die Reichskanzlei bombardieren würde, statt den Kreml oder den Buckingham Palace? Aber, lieber General, um Gottes Willen. Erschrecken Sie nicht, Präsident, ich tue es ja gar nicht. Den Zug habe ich verpasst. Und ich hätte auch bei den anderen keine wirkliche Chance gehabt. Nirgends in der Welt hätte man mir diese Möglichkeiten gegeben, diese unbegrenzten Mittel, diese Macht. Die 5 Jahre, in denen wir die Luftwaffe Flügge gemacht haben, die waren nicht verloren. Also, Gefühlsduselei. Damit kriegen wir unsere Karre nicht aus dem Dreck. Das ist eine verfluchte Geschichte, wissen Sie. Ja, Sie meinen die Sache mit den Materialschäden. Ja. So viel wir bis jetzt wissen, handelt es sich um kleine Fehler in den Legierungen, die die Gewichtsberechnung verschieben. Aber wo die eigentliche Fehlerquelle sitzt, das ist völlig im Dunkel. Ich hätte der Sache nicht zuletzt Wert beigemessen. Das kann ja mal ein Irrtum oder Leichtsinn unterlaufen, aber es hat sich mit einer gewissen Systematik wiederholt. 3 Mal bei 3 verschiedenen Lieferungen neuer Kampfmaschinen in einer Woche. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Glauben Sie an Sabotage? Kommunistische Umtriebe in den Fabriken oder sowas? Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Gerade die Systematik gibt mir zu denken. Da setzt eine planmäßig geleitete Organisation voraus, wenn es kein Zufall ist, wie sie die Untergrundleute nicht haben, so viel man davon weiß. Und wer hat eine solche Organisation? Wer? Sie meinen die... Na, aber was für ein Interesse sollte man dort haben? Es ist nur ein Rätselraten. Ich habe keine Anhaltspunkte. Aber ich dachte schon, es sieht aus, als ob man mir eine Fallgrube schaufeln wollte. Mir persönlich. Ich trage ja die direkte Verantwortung für die Maschinen der gesamten Luftwaffe. Und es handelt sich um Materialien, die durch meine Ämter gegangen sind und von mir genehmigt sind. Dann müssten Sie doch auch eine gewisse Kontrollmöglichkeit haben. Ja, mein Gott, ja, sogar eine sehr gewisse. Aber das hat seine Grenzen. Ich kann ja nicht jedes Stück Aluminium abklopfen und an jeder Stahltrosse zerren. Ich kann Stichproben machen und die Arbeit der Unterämter nachprüfen. Vor allem ist das eine Personalfrage. Ja, die ist wohl etwas kompliziert bei dem enormen Betrieb. Na, nicht allzu sehr. Man muss nur ein paar einzelne Leute haben, auf die man sich restlos verlassen kann. Und haben Sie die? Ja, die habe ich. Oderbruch zum Beispiel. Oderbruch? Das ist doch der Chefingenieur im Materialamt, wenn ich nicht irre. Ja, ja, ich habe den Posten eigens für ihn geschaffen. Der ist unermüdlich, arbeitet Tag und Nacht. Und er hat ein Auge, sage ich Ihnen. Dagegen bin ich ein blinder Hesse. Dem entgeht nichts. Na, endlich ein Punkt, an dem der große Skeptiker in Ihnen verstummt. Ja, Sie wissen, ich traue so leicht keinem. Der kleine Lütjohann zum Beispiel. Und Korjanke, mein alter Chauffeur. Und Oderbruch, das sind die einzigen, auf die ich bauen kann. Ja, aber an den Rohmaterialien kann's doch nicht liegen. Na, das sicher nicht. Sie sind außer Obligo, Präsident. Oh, nicht unbedingt. Das Kartellsystem ist eine Großmacht, aber es ist heute hundertprozentig von der Zusammenarbeit mit den Regierungsstellen abhängig, die uns Umsatz und Preise diktieren. Man kann uns ohne weiteres den Hals zudrücken. Das heißt, Sie müssen sich im Beschaffungsamt hundertprozentig auf den Standpunkt stellen, den man höheren Orts von Ihnen verlangt. Ich werde mich nie auf einen Standpunkt stellen, der nicht meiner Überzeugung entspricht. Ich hoffe, Sie setzen nichts anderes bei mir voraus. Dann wäre es am besten, wenn Sie sich morgen in der Sitzung auf gar keine Frage einlassen. Aber ein Komplott von Seiten der Gestapo, das die eigene Waffe sabotiert, das will mir nicht in den Kopf, General. Ach, Sie meinen, die könnten meinen Skalp billiger haben? Möglich. Ich weiß es nicht. Es sind nur Vermutungen. Sehen Sie, es handelt sich ja weniger darum, ob den Brüdern meine Nase gefällt, sondern... Ja, ich weiß, es geht um die Luftwaffe. Natürlich, wer die Luftwaffe hat, der hat die Macht. Im Fall einer Auseinandersetzung zwischen Armee und Partei. Deshalb versucht die Partei, das heißt die SS, mit allen Mitteln die entscheidenden Positionen in ihre Klaue zu kriegen. Gelingt ihnen das, dann haben sie sozusagen den latenten deutschen Bürgerkrieg zum zweiten Mal gewonnen. Und da sind nur ein paar Köpfe, die dem entgegenstehen. Allerdings die Besten. Oder die Dicksten. Na, wie dem auch sei, die Sache muss gestoppt werden. Es ist nämlich wirklich eine Gefahr. Ich rede jetzt nicht von der Politik, sondern von unseren Jungs an der Front. Wenn die sich nicht mehr auf ihre Maschinen verlassen können. Was für ein Mann ist dieser Oderbruch? Wo kommt er her? Friedrich! Ja? Was für ein Mann ist Oderbruch? Oderbruch? Ja. Wie soll ich das ausdrücken? Dem kann man sein Vermögen anvertrauen, ohne Quittung. Sogar Weib und Kinder. Bravo, Fritze, 1A, du wirst zum Dichter. Er kommt aus einem guten Stall, schlesische Katholiken, soviel ich weiß. Alte Beamtenfamilie, natürlich ohne Zaster. Er hat als Monteur angefangen und ist ein halbes Dutzend Jahre mit mir geflogen und dann mit Eilers. Und er hat eine Sachkenntnis, ein technisches Fingerspitzengefühl. Das gibt's nur einmal. Da müssen Sie ja froh sein, ihn zu haben. Können Sie Gift drauf nehmen? Na, euch beiden ist wohl ein bisschen zu laut da drüben. Ja, tolle Stimmung. Pützchen tanzt schon mit dem Reichsmarschall. Kommen Sie, Präsident, wollen mal einen Blick drauf werfen. Ich habe den Oderbruch auf die Fährte gesetzt und ich wette, der findet heraus, wo der Hund begraben liegt. Müde, Friedrich? Ach, nicht so schlimm. Ein bisschen abgespannt. Ich glaube, wir können uns bald verziehen, meinst du nicht? Ja, doch. Es ist nur wegen Harry. Er hat eine solche Freude an dem Abend. Bleiben wir noch eine halbe Stunde. Aber nicht länger. Du gehörst ins Bett. Wenn ich mit dir allein bin, dann bin ich überhaupt nicht mehr müde. Das ist besser als schlafen. Ich habe mich so nach dir gesehnt. Weißt du, dass ich immer bei dir bin? Tag und Nacht? Ich weiß es. Das hält mich aufrecht. Ohne das wäre es manchmal schwer zu ertragen. Ist es sehr hart? Die Trennung, weißt du. Das Wegsein von zu Hause. Sonst der Dienst, die Kämpfe, daran ist man ja gewöhnt. Obwohl, es ist auch nichts Schönes auf die Dauer. Ich meine, Menschen umzubringen. Es muss sein. Fürs Vaterland. Für die Zukunft. Für eine bessere Welt. Ja, es muss sein. Manchmal gibt es Momente, die haben was ganz Merkwürdiges. Nicht fragen, Liebster. Glauben. Glauben. Weißt du noch, was du mir geschrieben hast? Wie du zum ersten Mal weg musstest? Ich weiß es auswendig und sag's mir immer wieder vor, dass nichts dich beirrt, nichts dich wankend macht, dass du glaubst mit jeder Faser deines Innern an Deutschland, an dich selbst, an uns, an unsere Sendung. Wer glaubt, wird überleben. Glaube. Das will ich, mein Herz. Bis zum Ende. Bis zum Sieg. Bis zum Sieg. Und zum Frieden. Frieden, Anne. Das wird ja auch wieder sein. Eines Tages. Denk mal, die Kinder, die werden sich das gar nicht mehr vorstellen können, was heute los ist in der Welt. Ich liebe dich. Schaut's euch um, Kinder, das ist aus meiner Gesellschaft geworden. Leere Gläser, abgegessene Teller und ein glücklich liebend Paar. Die traurigen Überreste. Wer hat hier eigentlich eingeladen, der Specklöwe oder ich? Wir werden mal drüben zum Rückzug blasen. Was, Anne? Ja, ja, tut mir den Gefallen und sammelt die Versprengten. Aber nicht auskneifen, Fritze, wenn du gehst, gehe ich auch. Komm, Anne, wir sind gleich wieder da. Ja. Mit den anderen. So. Ja, mein Kind. Versuchen Sie das mal. Um Himmels Wille, Harry, mach mir das Kind nicht betrunken. Ich bin gleich wieder da. Na, lass mich doch, ich weiß schon, wie viel ich vertragen kann. Prost, Herr General. Herr General, aus deinem süßen Munde kann ich gar nicht hören. Macht mich direkt melancholisch, macht mich das. Sag Harry zu mir. Willst du? Unter einer Bedingung. Erfüllt. Welche? Dass Sie nie mehr mein Kind zu mir sagen. Auch nicht Didolein oder Geißlein. Das macht mich nämlich melancholisch. Abgemacht. Trinken wir darauf. Du nennst mich Harry und ich nenne dich... Na, es wird mir schon einfallen. Na, siehst du? Von jetzt ab werden wir beide nie mehr melancholisch sein. Wenigstens nicht, wenn wir sowas zusammen trinken. Und wenn wir zusammen nüchtern sind, erst recht nicht. Die Hauptsache, dass wir zusammen sind. Und das werden wir doch von jetzt ab. Sehr oft. Ich kann ruhig ja sagen. Morgen früh haben Sie es doch vergessen. Du kennst mich nicht. Du siehst in mir einen alten, vertrottelten Saufkopf. Bin ich auch. Aber wenn du glaubst, dass ich ein Wort vergessen werde, das einer von uns beiden heute Abend sagt oder nicht sagt, dann bist du sehr im Irrtum. Frische Veilchen. Von wem hast du die? Von Tante Olli. Na, dann ist's gut. Nein. Ja? Didolein, tu mir einen Gefallen. Lass uns einen Augenblick allein. Verstehst du, ich habe ihm was zu sagen, was ernst ist. Natürlich, Tante Olli. Ich gehe hinüber und halte die anderen noch ein bisschen auf, ja? Nur 5 Minuten. Aber wiederkommen. Bitte. Vielleicht. Harry Bergmann ist raus. Seit letzter Woche. Du weißt, er war 6 Monate in Buchenwald und sie haben ihn so kaputt gemacht, dass er im Spital liegt. Polizeispital natürlich. Aber Jenny kennt einen Chefarzt dort, der Leute totschreibt und nachts abholen lässt. Es kostet 10.000, der hat sie aufgebracht. Sie ist entschlossen, mit ihm zu fliehen. Sie sagt, wenn er nach Polen verschickt wird, bringt er sich um. Harry, du bist der Einzige, der helfen kann. Augenblick mal. Dass er auf legale Weise rauskommt, mit Auswanderervisum oder so, ist ausgeschlossen? Auch nicht für Geld? Ganz ausgeschlossen. Du weißt, wie scharf sie hinter ihm her sind. Ja, ich weiß. Die werden ihm nie die arische Frau verzeihen. Und schön ist sie auch noch und einem Nazi weggelaufen seinetwegen. Nein, nein. Ich würde nicht zu dir kommen, wenn irgendeine andere Chance wäre. Na, nur sei mal ruhig. Korajanke! Unser einer hat schließlich auch seine Leibwache. Ganz wie die anderen Gangster. Zur Stelle, General. Passen Sie auf, Korjanke. Wenn jetzt plötzlich jemand reinkommen sollte, sprechen wir über eine geplante Autotour mit Frau Geiss und ihrer Nichte nach Kohlhaasenbrück, verstanden? Ganz genau, General, Kohlhaasenbrück. Erinnern Sie sich an Professor Bergmann, Samuel Bergmann, den Chirurgen? Der uns zusammengefliegt hat, wie wir das Malheur in der Kurve hatten, mit 120 Kilometer, ohne mit der Wimper zu schütteln. Schnauze, Sie haben ihn ins KZ gesteckt wegen Rassenschande und 6 Monate malträtiert. Schweinerei, Herr General. Schnauze. Sie erinnern sich auch an seine Frau, die Blonde, die seinerzeit bei uns fliegen gelernt hat. Entzückende Person, Herr General. Schnauze. Sie treffen die beiden Herrschaften in der Wohnung von Frau Geiss. Wann? Übermorgen Nacht. Übermorgen Nacht. Die genaue Zeit sage ich Ihnen noch. Sie nehmen mit für den Professor alten Militärmantel und Mütze von mir, für die Dame Monteuranzug, Overall, Fliegerhaube. Glauben Sie, dass Sie in meinem Wagen zum Schuppen 35 durchfahren können, ohne kontrolliert zu werden? Sichere Sache, Herr General. Schuppen 35, ohne mit der Wimper zu zucken. Gut, Korjanke. Harry, Was ist Schuppen 35? Dort steht eine kleine Spartmaschine, immer flugbereit, mit einer genauen Richtungskarte der nächsten und sichersten Luftroute in die Schweiz, für alle Fälle. Und Koryanke? Wo glaubst du, hat er seine Vorderzähne gelassen? Den habe ich selbst im Jahre 34 aus dem KZ geholt. Allgemeiner Aufbruch drüben. Entschuldige, Olli, dass ich euer Tete-a-Tete unterbreche, aber du hast jetzt genug mit deiner alten Flamme geflirtet. Kommst du mit drauf zu mir? Ach, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich müde. Und das Kind muss ins Bett. Das Kind hat schon zugesagt, Olli. Na, die kannst du doch nicht heimschicken nach ihrer ersten Premiere. Außerdem wächst sie langsam aus den Windeln raus. Können Sie nicht nur ein bisschen bleiben, ne Frau? So ein Abbruch nach oben, das ist ja ungesund. Tut mir leid, Herr Hauptmann, ich habe Gäste daheim. Aber warum wollen Sie nicht mit Ihren Freunden noch zu mir heraufkommen, wenn Sie hier Schluss machen? Angenommen, ne Frau, angenommen. Ich komm, ich bringe ein paar Flaschen mit. Krieg ist Krieg. Das kann nie was schaden. Rasch, Olli, der Reichsmarschall bringt uns mit seinem Wagen. Also, Wiedersehen allerseits, Edi Hähnecreme. Wiedersehen, Harry. Auf bald. Wiedersehen. Wo ist denn das Pfeilchen? Wenn Sie die kleine Geiß meinen, die ist mit ein paar jungen Leuten ans Voraus gegangen. Also, das ist ja kolossiv und dass er selbst erzählt, das finde ich hochelegant. Kennen Herr General den neuesten Göring-Witz? Welchen? Wie Göring in den Himmel kommt und den Falstaff trifft. Oh, der hat einen eisgrauen Bart. Verzeihen, Herr General, an der Front sind wir immer ein halbes Jahr zurück. Also es erzählt er selbst und lacht sich schief. Darüber finde ich fabelhaft. Ja, der Herr Reichsmarschall hat einen sehr gesunden Sinn für nationalen Witz und deutschen Volksmund. Und für Popularität. Der ist sein bester Reklamechef. Ja. Neulich hat er eine Auswahl von 15 Göring-Witzen genehmigt und für das Repertoire der Kabarettkomiker freigegeben. Aber wehe, wenn einer falsch betont und zu viel Applaus hat. Schon marschiert er an die Ostfront, ohne Pelzstiefel. Ja, der Herr Reichsmarschall hat ein außerordentlich feines Taktgefühl. Es ist nicht jedermann gegeben. Ja, Humor ist eine Göttergabe und schlecht rationiert auf Erden. Was der eine zu viel hat, hat der andere zu wenig. Mir ist ein Spaßvögel, Harry. Gesinnungen. Auch ich war neulich an der Lage. Ja, ich glaube, die jüngeren Herren, die können das nicht mehr. Mach doch nichts, lernen wir es ja noch. Solange die Damen auf der Toilette sind. Du, die Schöpke. Das ist ein stramms Mensch. Und auf der Höhe der modernen Technik, da halte ich mal ran, mein Lieber. Wir haben sie früher die Tankstelle genannt. Die was? Das ist gut, das ist ein Volltreffer. Harry, sing du doch was. Ich habe immer so viel von deinen Couplets gehört, aber ich war nie dabei, wenn du in Stimmung bist. Also bin ich in Stimmung? Na ja, ich denke doch. Aber klar, Fritze, natürlich. Wart, wollen wir erst was einnehmen? Herr General, haben die Weinkarte befohlen? Ja, ich möchte jetzt was Besonderes. Nicht zum Saufen, sondern zum Trinken, zum Genießen, zum Zelebrieren. Was Festliches, eine Steigerung unseres Daseins. Da, was haben wir denn da? Aha. 1920er Lieserer Niederberg, Helden, letzte Trockenbeeren, Auslese, Edelfäule, Naturgewächs aus dem Weingut Graf Schorlemmer Lieser. Wie das klingt, wie ein Oktobertag. Verzeihen, Herr General, Kreuzchen. Kreuzchen? Was heißt denn das? Reserviert, unverkäuflich. Reserviert? Für wen denn? Sind Sie sicher, dass die nicht für mich reserviert waren? Wollen nachschauen, Herr General. François? Oui? Die Reservierungsliste, die wird hier seit 20 Jahren für die Stammgäste geführt. Voilà. Quel numéro? Gib mal her. 96, hier steht's. Reserviert für... Na, raus mit der Sprache. Für Herrn Remarque, Herr General. Für Herrn... Kinder, das ist der beste Witz, der mir je vorgekommen ist. Das nenne ich deutsche Treue. Das ist konservativ. Die hebt ihr ihm wohl auf fürs frohe Wiedersehen. Der Wein ist nie verlangt worden, Herr General. Die Reservierung gilt natürlich nicht mehr. Für Erich Maria Remarque? Den Emigranten? Ja, stellt euch vor. Und der Junge sitzt in Amerika und muss Whisky saufen. Soll ich ihn kalt stellen, Herr General? Her damit! Kellertemperatur ist dafür gerade richtig. Wollen doch mal auf den ollen Boni anstoßen. Mit dem habe ich manche Runde ausgeknobelt. Der konnte schlucken, sage ich euch. Wie ein Pelikan. Dagegen bin ich ein müder Zaunkönig. Die Flasche für 50 Mark. 50 Mark, da sieht man, wie es zugegangen ist, bevor wir den Stall gereinigt haben. So haben diese jüdischen Volksvergifter geprasst, während sich unser einer Winkelredaktion abschinden musste. Ja, vielleicht haben Sie für eine bessere Redaktion zu schlecht geschrieben, Herr Doktor. Damals hat man noch auf gutes Deutsch gehalten. Und mit dem Jüdisch, das stimmt mal nicht in diesem Fall. Sie wissen ja, dass Remarque kein Jude ist. Bei solchem Gesindel gibt's keinen Unterschied, Herr Remarque von Ullstein. Wer mit Juden umgeht, ist selber Jude. Und wer mit dem Schwein aus einem Trog frisst, ist selbst ein Schwein. Was wollen Sie damit sagen, Herr General? Mehr Selbstgespräch. Du meinst, wer anderen in der Nase bohrt, ist selber eine Sau. Dies ist ein Witz. Darf ich mich verabschieden? Ich habe Frühdienst. Herr General? Meine Herren. Herr Doktor? Oh, Gott sei Dank. Jetzt kann ich singen, Fritze. Ja. Oh, schön. Jetzt habe ich Lust. Ja. Detlef, wo bleibt der Wein? Herr Remarque hat eine trockene Kehle. Also, ich fange mal an. Mit einem prähistorischen Pilotenlied. Ich glaube vom alten Fokker persönlich. Der Flieger fliegt bei Tage, der Flieger fliegt bei Nacht. Er fliegt in Sturm und Wolken, wenn es blitzt und wenn es kracht. Er fliegt auf schöne Mädchen, Savalot mit Saus und Braus. Und wenn er eine schiefe Landung macht, dann fliegt der Flieger raus. Alle darum, puff, darum, puff, darum, aus, puff, puff. Immer schneller, Herr Propeller, immer besser, Herr Professor. Darum, puff, darum, puff, darum, aus, puff, puff. Fliegst du runter, fliegst du auf, immer puff, immer puff. Los, Kinder, puffen wir noch mal für die Damen. Oh ja, danke. Zweite Strophe. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, die Welt ist kugelrund. Sah ein Knab, ein Röslein stehen, wohl um die 12. Stunde. Nimm dir was, dann hast du was, du holder Morgenstern. Und hau deine Rollen mit der Pfanne auf den Kopf, das ist der Tag des Herrn. Alle da. Dringende Dienstsache. Die Herren von der Staffel sind an die Front zurückbeordert. Sämtliche Urlaube sind aufgehoben. Sie melden sich marschbereit um 8.30 Uhr im Luftfahrtministerium, Transportabteilung, und gehen mit neuen Maschinen zur Heeresgruppe Mitte. Ja, da ist nichts zu machen, Kinder, das ist uns oft passiert. Ich wollte, ich könnte mitkommen. Die Sache hat auch ihr Gutes. Wenn Sie uns jetzt die 8 Tage kassieren, dann müssen Sie uns dieses Jahr Weihnachtsurlaub geben und Weihnachten zu Hause. Das wäre ja doch am schönsten. Letztes Jahr haben wir unsere Feiertage auf Nordseepatrouille verträumt. Kreuzteufel! Jetzt wohl die Frau meines Lebens drauf. Du nimmst es mir nicht übel, Harry, wenn wir uns jetzt verabschieden. Ah, gewiss nicht. Meine Herrschaften, Sie sind beurlaubt. Mit dem Rest der Nacht fängt jeder an, was er möchte. Ihr geht wohl noch zur Schöpke hinauf. Das glaubst. Wir dran durch bis um 8 und dann eine kalte Abreibung. Na, der Mantau, vielleicht komme ich nach. Ich muss hier noch liquidieren. Ich kann Sie alle bringen. Ich habe meinen Dienstwagen draußen. Meine Herrschaft, wenn ich bitten darf. Gute Nacht, Anne. Gute Nacht. Lassen Sie bitte im Ministerium Ihre Telefonnummer zurück. Ich werde Ihnen alle Funkberichte durchsagen lassen, die wir von der Front bekommen, damit Sie immer aus erster Hand Nachricht haben, wenn er nicht schreiben kann. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch für heute Abend. Es war so schön. Auf Wiedersehen, Harry. Falls ich Weihnachten zu Hause sein sollte, musst du uns besuchen, Harry. Willst du? Natürlich. Ich verspreche es dir. Komm mal. Kommst du nicht mit, Tatmännchen? Flunk wird dich gerne bringen. Ich bin nicht müde. Du bist mir doch nicht böse? Nein. Wir können doch gute Freunde bleiben. Natürlich. Na dann, auf Wiedersehen. Und viel Glück. Bleib gesund, Liebe. Ich denk an dich. Danke. Herr General, darf ich mich verabschieden? Wollen Sie nicht noch ein bisschen bleiben, Leutnant Hartmann? Ich möchte nicht stören, Herr General. Aber Sie stören hier niemanden. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich, wenn Sie bleiben. Prost, Hartmann. Danke, Herr General. Na, Hartmann, jetzt machen Sie mal den Mund auf. Platzen Sie doch mal, Mensch. Fluchen Sie sich aus. Sagen Sie mal, hol's der Teufel, und denken Sie dabei an wen oder an was Sie wollen. Kommen Sie, wir machen das zusammen. 1, 2, 3. Hol's der Teufel! Was der Teufel? Lauter! Hol's der Teufel. Teufel! Noch lauter! Hol's der Teufel. Bravo! Ist Ihnen jetzt wohler? Ein bisschen, Herr General. Na, sehen Sie. Man muss manchmal die Atmosphäre reinigen, damit man nicht erstickt. Ich hoffe, Sie haben dabei in einer hinteren Hirnfalte auch an mich gedacht. Von wegen Reinigung der Atmosphäre. Wir könnten uns dann viel besser verständigen. Ich verstehe nicht ganz, Herr General. Ach, Sie Schlauer, Sie wissen ganz gut, was ich meine. Glauben Sie, ich hätte Ihr Gesicht nicht gesehen, wie ich die Kulturlaus angepflaumt habe? Sie finden doch meine Witze empörend und meine politische Haltung skandalös, oder? Ich habe mir darüber kein Urteil zu erlauben. Aber Sie erlauben sich eins, nur nicht kneifen, mein Junge. Ich weiß, was Sie denken. Und sehen Sie, ich nehme es Ihnen nicht mal krumm, denn das sind ja nicht Ihre eigenen Gedanken. Vergessen Sie bitte, dass ich Ihr General bin. Denken Sie einfach, wir wären beide in Zivil und alte Freunde und in dieselbe dusselige Schule gegangen. Können Sie sich das für 5 Minuten vorstellen? Nein, Herr General. Ein guter Anfang. Na, dann will ich es anders fassen. Wenn ich jetzt irgendetwas sagen oder fragen sollte, was mich nichts angeht oder worüber Sie nicht reden wollen, dann sagen Sie einfach Schnauze. Werden Sie das tun? Ich glaube kaum, Herr General. Sie sind ein schwieriger Junge. Mit Ihnen kann man nur Fraktur reden. Als dann. Was ist mit der kleinen Mohrungen? Seid ihr ernstlich verkracht oder ist es nur eine Kiste? Es ist aus, Herr General. Fräulein von Mohrungen hat die Verlobung gelöst. So. Mhm. Warum denn? Wegen einer Unklarheit in meinem Stammbaum, Herr General. Meine Familie kommt nämlich vom Rhein. Mein Vater und Großvater waren Linienoffiziere. Es besteht kein Verdacht einer jüdischen Blutmischung. Aber eine meiner Urgroßmütter scheint vom Ausland gekommen zu sein und hat das öfters in rheinischen Familien. Sie ist unbestimmbar. Die Papiere sind einfach nicht aufzufinden. Mhm. So, so. Daran liegt's. Da läuft so ein armer Junge mit einer unbestimmbaren Urgroßmutter herum. Na, und was wissen Sie denn über die Seitensprünge der Frau Ururgroßmutter? Die hat doch sicher keinen Arian-Nachweis verlangt. Oder sind Sie womöglich gar ein Abkömmling von jenem Kreuzritter Hartmann, der in Jerusalem in eine Weinfirma eingeheiratet hat? So weit geht die Rassenforschung nicht zurück, Herr General. Muss sie aber! Muss sie! Wenn schon, denn schon! Denken Sie doch, was kann da nicht alles vorgekommen sein in einer alten Familie? Vom Rhein noch dazu. Vom Rhein. Von der großen Völkermühle, von der Kälte Europas. Der Goethe kam aus diesem Topf. Und der Beethoven und der Gutenberg und der Matthias Grünewald. Und ach was, schau im Lexikon nach. Es waren die Besten, mein Lieber, die Besten der Welt. Und warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenrinnen. Vom Rhein, das heißt vom Abendland. Das ist natürlicher Adel, das ist Rasse. Seien Sie stolz darauf, Hartmann. Und hängen Sie die Papiere Ihrer Großmutter in den Abtritt. Prost. Fräulein von Mohrungen ihrerseits hat Nachweis über 4 Generationen. Das genügt zur Eheschließungslizenz mit der Waffen-SS und für jede Parteikarriere. Darunter wird sie nicht heiraten. Sie hat Ehrgeiz. Sie möchte nicht in der zweiten Linie stehen. Ach, dann seien Sie doch froh, dass Sie die Schneppe los sind und lassen Sie den Kopf nicht hängen wegen so einer ganz verdammt nochmal. Die ist doch keine Briefmarke wert. Die ist ein Spaß für 8 Tage Urlaub. Bestenfalls. Mein Gott. Junge, habe ich dich verletzt? Das habe ich nicht gewollt. Na, das ist mir nur so rausgerutscht. Aus Wut, verstehst du? Ich weiß, dir war es ernst mit dem Mädel. Ich respektiere das. Ich habe das nicht so gemeint. Sie haben es so gemeint, Herr General. Sie hatten recht. Nein, ich war ungerecht. Ich bin zu weit gegangen und es tut mir leid. Sie hat mir gesagt, ich sei lebensuntüchtig, weil ich die Sache nicht leicht nehmen kann und lieber ganz verzichte, als mein Gefühl zu erniedrigen. Vielleicht ist es wahr. Vielleicht bin ich fürs Leben nicht tauglich oder nicht bestimmt, aber fürs Sterben reicht es, Herr General. Na, nur sei kein Frosch, mein Junge. Mit Leben und Sterben hat das überhaupt nichts zu tun. Das war eine verkorkste Sache von Anfang an. Ihr passt gar nicht zusammen. Schlag sie dir aus dem Kopf, so rasch du kannst. Denk nicht mehr daran. Es gibt Besseres auf der Welt, Größeres. Jawohl, Herr General. Der Tod auf dem Schlachtfeld ist groß. Ach, Scheiße. Der Tod auf dem Schlachtfeld. Der stinkt, sag ich dir. Er ist ziemlich gemein und roh und dreckig. Hast du nicht selbst gesehen, wie sie rumliegen? Was ist da groß dran? Er gehört zum Krieg wie die Verdauung zum Fraß, sonst nichts. Du sollst den Tod nicht fürchten, wenn du ein Mann bist. Du sollst nicht vor ihm ausreißen. Aber du sollst ihm trotzen, wenn du ein Mann bist. Wer ihn anbetet, wer ihn vergöttert und verklärt oder gar ihn sucht, der ist kein Held. Der ist ein Narr. Ich weiß. Wir dürfen unser Leben nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen. Es gehört nicht uns. Sagen Sie jetzt auf keinen Fall dem Führer, sonst sehe ich rot. Wir müssen der Truppe unsere Kampfkraft erhalten, bis zum letzten Blutstropfen. Ach, du lieber Gott, wenn ich nur einmal diesen letzten Blutstropfen nicht mehr schlucken müsste. Mir ist schon ganz übel davon. Du sollst überleben, hörst du? Durchkommen, rauskommen, wiederkommen und deine eigene Haut heimbringen, heil und gesund. Ein junger Mensch muss sich doch freuen aufs Leben, mit oder ohne Pützchen. Schwamm drüber. Freust du dich denn nicht darauf, nach Hause zu kommen, wenn der Krieg mal aus ist? Ich weiß nicht, Herr General. Ich habe kein richtiges Zuhause, auf das ich mich freuen kann. Mein Vater ist im letzten Krieg gefallen. 3 Tage vor Schluss. Ich habe ihn nie gekannt. Ich kam erst später zur Welt. Meine Mutter hat dann wieder geheiratet. Einen Kaufmann, der Geld verdiente, reich wurde. Während unser Volk arm war, ich konnte ihn niemals lieben oder achten. Das hat mich dann auch der Mutter entfremdet. Ich hatte nie ein Zuhause, Herr General. Bis ich zur Hitlerjugend kam. Meine Heimat war das Schulungslager, die Ordensburg und dann die Truppe. Hören Sie mir zu, Hartmann. Sie sind jung, aber Sie wissen es nicht. Vor Ihnen liegt das Leben, aber Sie wissen nicht, was das Leben ist. Ich aber sage Ihnen, das Leben ist schön. Die Welt ist wunderbar. Wir Menschen tun sehr viel, um sie zu versauen, und wir haben einen gewissen Erfolg damit. Aber wir kommen nicht auf gegen das ursprüngliche Konzept. Woher das stammt, das weiß ich nicht. Ich bin kein Denker und kein Prophet. Ich bin ein Zeitgenosse, ein Techniker, ein Soldat. Aber ich weiß, das Konzept ist gut. Der Plan ist richtig. Und der Sinn heißt nicht Macht, nicht Glück, nicht Sättigung, sondern die Schönheit. Oder die Freude. Oder beides. Hören Sie mir eigentlich zu? Ja. Ich rede von dir, mein Junge. Von dir und von mir. Von uns Männern sozusagen. Männer sind eine komische Tiergattung. Von Zeit zu Zeit packt sie der große Koller und sie müssen ihn austoben. Wir verpassen ungern eine Gelegenheit, um über den Strang zu hauen. Der Krieg ist eine unserer ältesten Ausreden dafür. Wir bauen die Oberfläche der Welt nach eigenem Entwurf und dann zerstören wir sie wieder bis zum Souterrain, damit ein neuer Entwurf durchkommt, von dem wir keinen Dunst haben. Vielleicht der unserer Feinde, vielleicht der des Besiegten. Der ursprüngliche Entwurf aber, nach dem es uns immer zieht, der ist schön. Herrgott, Hartmann, glaubst du mir nicht, dass es sich lohnt zu leben? Sehr lang zu leben, ganz alt zu werden. Muss leider stören, Herr General. Sie werden verlangt. Ich gebe Ihnen den Apparat hierher. Danke. Detlef, die Rechnung. Und rufen Sie mir bitte Koryanke. Sofort, Herr General. Hallo? Ja, Lyra. Natürlich bin ich in Form. Rüberkommen? Ich weiß nicht recht. Sag mal, ist die Kleine noch da? Welche kleine, dusselige Frage. Ja, bitte, möchte sie sprechen. Guten Morgen. Ja, ich hab dir was zu sagen. Ich dachte eben an die Veilchen, die du an der Brust getragen hast. Stell sie ins Wasser. Es wäre zu schade, wenn sie kaputt gehen. Sie waren vorher noch ganz frisch. Willst du? Wie? Ja, werde ich mir pressen. Und aufheben, wie ein kleines Mädchen. Doch, das ist mein Ernst. Nein, ich komme noch rüber. Ja, das gibt es nicht, du bleibst natürlich. Also gut, ganz sicher. In 10 Minuten. Wiedersehen. Was mit Hartmann, Herr General? Sektleiche? Nee, Übermüdung. Der Wein war vielleicht auch ein bisschen zu schwer. Bringen Sie ihn heim, Koryanke. Legen Sie ihn ins Bett, sorgen Sie dafür, dass er schläft. Und wenn ich komme, machen wir ihm ein ordentliches Frühstück, das ihn wieder hochbringt. Er muss um 8:30 an die Front zurück. Schaffen Sie es allein? Ohne mit der Wimper zu zucken. Voilà, mon général, l'addition. Hier, bitte. Werde sofort wechseln. Unsinn, der Schnitt für euch beide. Das ist so viel, Herr General. Sie werden mich nicht mehr erziehen, Detlef. Wer als Verschwender geboren ist, stirbt als... Naja, ich bin zu müde für einen Bummer. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr General. Vielen Dank, Herr General. Mille fois merci, mon général. Mille fois merci. Moment mal, seien Sie mal still. Da ist doch schon wieder dieses komische Geräusch. Was für ein Geräusch, Herr General? Tickt immer noch. Na, meinetwegen. Hallo, hier Detlef, bitte Geheimstelle C, Nachtzentrale, Kommissar Degenhardt. Jawohl, Herr Kommissar, alles glatt abgelaufen. Aber es war ein kleines Nebengeräusch, das beinahe aufgefallen wäre. Bitte sehr? Ah, nur teilweise verständlich. Nicht meine Schuld, Herr Kommissar. Der Lärm, Sie wissen... Jawohl, zu Befehl. Ja, pünktlich zur Stelle. Ja, hat nur teilweise funktioniert. Technische Neuheit, Radiodiktaphon, noch nicht ausprobiert. Tickt ein bisschen. C'est dégoûtant. Du halt die Klappe. Und lass nur keinen falschen Triller raus. Wenn's der Otto erfährt, sollst du was erleben. Der muss seine Unschuld bewahren, sonst verpatzt er es. C'est dégoûtant. Glaubst du, ich mach das gern? Zum Kotzen ist mir das. Aber hierzulande ist sich jeder selbst der Nächste. Ich hab schon 1916 die Nase voll gehabt. Aber was willst du machen, wenn einer daherkommt und hält dir eine Ansprache? Na, hören Sie mal zu, Mann, Sie als Kellner haben eine besondere Gelegenheit, den Staat zu dienen. Und schaut dir so eiskalt ins Auge. Da kannst nicht Nein sagen, Mensch. Außerdem habe ich Familie. Merd. Zweiter Akt. Galgenfrist. Circa 3 Wochen später. In der Wohnung des Generals im neuen Westen von Berlin warten Koryanke und Hauptmann Lütjohann auf Harras. Es ist später Nachmittag. Verdammt! Das ist ja nicht auszuhalten! Oderbruch? Was Neues? Nee. Hier auch nicht. Na, ich sage Ihnen doch, um 10 Uhr früh bekam ich die Order, mich in seiner Wohnung bereitzuhalten, ohne nähere Angaben. Jetzt ist es 5. Na ja, Gerüchte, Gerüchte. Die ganze Weltgeschichte ist ein Gerücht. Nur, dass es manchmal stimmt. Ja, natürlich. Sobald ich was weiß. Nur keine Nervenkrise, Herr Hauptmann. Sie warten seit 7 Stunden. Ich warte seit 14 Tagen. Und es kam wieder Blitz aus dem Blauen. Wir hatten einen kleinen Ausflug vor, Kohlhaasenbrück, Wagen vollgetankt und allens. Plötzlich kommt darauf Alene, bisschen grün um die Kiemen und sagt, Koryanke, mal rasch die kleine Handtasche, Zahnbürste und Nachtzeug genügt, ich muss ein paar Tage verreisen. Und denk kein Wort weiter und raus. Ich luchse runter und verseh, Benz, Mercedes, Modell 41, schwarze Limousine mit Luxuskarosserie, Reichsflagge, Parteiabzeichen, SS-Wimpel, ui, da denk ich, dicke Luft, denk ich da. Das haben Sie mir jetzt genau 18 Mal erzählt. Beim 19. Mal bekomme ich einen Schreikrampf. Also, Herr Hauptmann, Hand aufs Herz. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Gar nicht, glaube ich. Was soll ich denn glauben? Offiziell heißt es, er ist an der Ostfront. Und das glaubt keiner. Aber das ist noch lange kein Grund für Ihre Miesmacherei. Also, ich mache ja nicht mies, Herr Hauptmann, nicht direkt mies. Aber im Ausland, da soll es in der Zeitung gewesen sein. Und im britischen Radio, da hat es geheißen... Das ist doch Quatsch. Das haben seine Freunde vom Pressestammtisch in der Taverne lanciert, weil sie sich einbilden, dass ihnen das hilft. Das ist doch Blödsinn, sowas. Das kann genau das Gegenteil bewirken. Ich weiß doch Bescheid. Ich war doch selber drin. Du rufst Heil Hitler, sagt einer zu mir. Nur also, ich beiße die Zähne zusammen. Damals hatte ich sie noch. Krach, heiken Kolben in der Fresse. Wenn er mir nicht rausgeholt hätte, die hätten mir Stück für Stück fertig gemacht. Ohne mit der Wimper zu zucken. Das trauen Sie sich nicht. Nicht mit dem General. Das beginnt erst vom Hauptmann abwärts. Ich sage dir, mein Junge, der wickelt sich raus. Der kommt zurück heute noch. Warum hätten Sie mich sonst hierher beordert? Vielleicht, um die Asche in Empfang zu nehmen? Na, die schicken Sie per Post. Psst, der Fahrstuhl. Er kommt, Mensch! Halt! Halt, wer sind Sie? Bleib doch stehen, was wollen Sie hier? Hallo, Captain. How are you? Buddy. Sie sind das? Ja, immer noch. Ganz gesund, nur etwas kurz mit Luft. Die hatten mir einen Schatten angehängt, aber ich bin verduftet. Koyanke, Sie kennen doch Buddy Lawrence, oder nicht? Unseren Freund von der New Yorker Judenpresse. Gewesen, Captain, gewesen. Schreibverbot seit gestern Abend. Warte auf meine Ausweisung. Weil Sie die Meldung gebracht haben über Harras? Ah, das war nur der Schaum auf dem Bier. Mein Maß war voll. Haben Sie das berichtet, dass General Harras tot wäre? Was wissen Sie von ihm? Wo ist er? Ja, das wollte ich Sie fragen. In den Mittagsblättern steht General Harras soeben von einer Frontinspektion zurück. Gesehen hat ihn keiner. Und die Geschichte, dass er liquidiert worden sei, die hatten wir aus der Front. Aus der Front? Dort sind sie abergläubisch. Ich dachte, wenn es nicht wahr ist, dann macht es wenigstens Stunk und man fragt nach ihm. Was halten Sie von einem Tauschhandel, Sir? Zwei Zigaretten gegen einen Cognac? A good idea. Cognac-Fehlanzeige, Hauptmann. Nur Schwarzwälder Kirsch, aber Knorke. 99% Marke Totenkopf. Das klingt der Lage entsprechend, danke. Das war höchste Zeit. Auf dem Kaiserdamm bin ich vom Bus gesprungen und 10 Block zickzack gelaufen. In meiner Wohnung sind sie auch schon, aber ich wurde gewarnt. Warum gehen Sie nicht auf Ihre Gesandtschaft? Ja, Stuff Charts. Nur im Notfall. Psst, der Fahrstuhl. Mensch, nun renn doch! Das ist er nicht, der hat einen Schlüssel mit. Wär's nicht gescheiter, Buddy, Sie würden sich verflüchtigen? Man kann nie wissen. Ausgeschlossen. Ich bin zu neugierig. Heil Hitler. Hallo. Ich bin keineswegs überrascht, Mr. Lawrence, Sie hier zu finden. Wir sind über jeden Ihrer Schritte informiert. Die amerikanische Gesandtschaft desgleichen, Herr Kulturleiter. Das ist sehr umsichtig gehandelt. Sollte Ihnen ein Unfall zustoßen, ein Straßenunfall zum Beispiel, so ersparen Sie dadurch den Behörden die Mühe der Nachforschung und der Identifikation. Im Übrigen... Fahrstuhl. Was gibt's? Fahrstuhl! Hauptmann zum Schock, das ist er! Die Toten stehen auf. Werden Sie jetzt einen Geist sehen? Vielleicht eher einen Toten auf Urlaub. Das sind wir alle. Es kommt nur auf die Befristung an. Unser Führer stellt längere und kürzere Urlaubsscheine aus. Und Gott hat dabei wohl gar keine Funktion. Der darf sie unterschreiben. Nee, Kinder, einen Schlüssel habe ich noch nie verloren. Ich verliere nur Geld. Für den Schlüssel hat man sich anderwärts interessiert. Herr Doktor, wenn Sie vielleicht eine Idee haben, wer auf heimliche Besuche in meiner Wohnung erpicht ist, dann sagen Sie den Betreffenden, das Schloss wird noch heute geändert. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nicht wichtig. Das war aus einer Detektivgeschichte. Hey, Buddy, what are you doing here? Looking for troubles, I guess. Too bad to see you alive. Ich habe meinen Pokergewinn von 2 Kriegsjahren gegen eine Reichsmark gewettet, dass die Gerüchte stimmen. Double your bet and wait a few weeks. Sie verstehen doch Englisch, Herr Doktor, oder? Selbstverständlich. Aber ich denke, in Deutschland wird Deutsch gesprochen. That's correct. Have a drink, Buddy. You look rather worn out. Oh, I think I would need a shave. Koryanka, Mr. Lawrence möchte sich rasieren. Pack meinen Kinnhobel aus und zeig ihm das Badezimmer. Werde mir erlauben, den Schaum zu schlagen. Come along, old fellow. Have a good shave. Ich kann mich nicht erinnern, Herr Doktor, dass ich Ihnen erlaubt hätte, hierher zu kommen. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gebeten, Herr General. Ich muss Sie doch in Ihrem eigenen Interesse... Was kümmert Sie mein Interesse? Die Komödie ist vorüber. Abschminken kann ich mich alleine. Was wollen Sie noch? Es handelt sich um ein paar Worte dienstlicher Natur. Eine Übermittlung, zu der ich beauftragt bin. Befehlsübermittlung? Das ist Auffassungssache. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass ich von Ihnen keine Orders entgegennehme. Schade. Sie scheinen den Ernst der Lage immer noch nicht begriffen zu haben. Glauben Sie, ich halte das für ein Fenderspiel? Nach 14 Tagen Gestapo-Hauptquartier? Bilden Sie sich ein, Sie könnten mir drohen, dann hinken Sie nach. Damit bin ich bedient, direkt vom Küchenchef. Ihr Auftreten und Ihre körperliche Verfassung beweisen, dass Sie sich über Ihre Behandlung nicht zu beklagen haben. Ich soll mich wohl noch bedanken, dass Sie mir nicht das Nasenbein eingeschlagen habt. Ihr würdet mir doch mit Wonne die Eier zerquetschen, genau wie all den anderen. Wenn ich nicht ein paar Freunde im Generalstab hätte, die Krach schlagen könnten. Und die Scheinwerfer über meiner Pritsche, die haben mir genügt für ein Pröbchen. Nur glauben Sie ja nicht, ihr hättet mich klein gekriegt. So nicht, mein Junge! Da Sie es vorziehen, eine deutliche Sprache anzuschlagen, darf ich wohl in der gleichen Tonart erwidern. Ich würde mich an Ihrer Stelle auf Freunde im Generalstab nicht allzu sehr verlassen. noch weniger auf die Freunde im Ausland und auf die öffentliche Meinung. Die lassen Sie unsere Sorge sein. Sie haben Ihre vorläufige Freilassung rein sachlichen Erwägungen zu verdanken, die ich beauftragt bin, Ihnen auseinanderzusetzen. Ich habe das Wort vorläufig zur Kenntnis genommen. Auch ohne das würde ich meinen derzeitigen Zustand nicht mit Freiheit verwechseln. Ihre derzeitige Lage gibt Ihnen Gelegenheit zu einer völligen Rehabilitierung, Herr General. Allerdings ist damit eine unwiderrufliche Befristung verbunden. Die Sabotageakte in der Flugzeugproduktion, für die Sie als Leiter des technischen Amtes verantwortlich sind, müssen innerhalb von 10 Tagen endgültig aufgeklärt und abgestellt werden. Andernfalls? Es gibt keinen andernfalls. Die Untersuchung, zu der die Staatspolizei Sie in Gewahrsam nehmen musste, hat bisher keinen vollen Beweis gegen Sie erbracht. Es besteht jedoch der Verdacht, dass Sie staatsfeindliche Elemente decken oder Ihnen durch bewusste Laxheit in Ihrer Verfolgung Vorschub leisten. Das wäre genauso verwerflich, moralisch sogar verwerflicher, als das Verbrechen selbst. Sie haben 10 Tage, um diesen Verdacht zu entkräften. Durch eine restlose Aufhellung des Falles, der somit eine persönliche Existenzfrage für Sie ist. Man verspricht sich davon eine beschleunigte Erledigung. So oder so. Das heißt 10 Tage Galgenfrist. Frist genügt. Auf den Galgen brauchen Sie sich nicht unbedingt zu kaprizieren. Sie meinen, es gibt auch andere Mordmethoden? Das überschreitet den Rahmen einer dienstlichen Information. Ich hoffe, Sie wissen jetzt, woran Sie sind. Persönlich möchte ich noch hinzufügen... Danke, bekannt! Sie werden es trotzdem hören. Persönlich würde ich keine 10 Tage und keine 10 Minuten zögern, einen Menschen wie Sie unschädlich zu machen. Gegenseitig? Das weiß ich. Ich weiß, dass Sie in mir einen Todfeind erblicken. Sie haben recht. Für uns beide ist kein Platz unter der Sonne. Auch nicht unter meinem Dache. Soll ich gehen? Ihre Arroganz ist verfehlt. Ihr Spott trifft daneben. Ihr Spiel ist aus. Sie und Ihresgleichen haben lange genug auf uns herabgeschaut. Wir aber schauen nicht lange herab. Wir treten. Und zwar in die Weichteile. Und immer nur auf Wehrlose. Rottenweise, in geschlossener Formation. Mit Genehmigung der Behörde. Und sowas will die Welt beherrschen. Ihr werdet euch wundern. Vorläufig wundern sich die anderen. Sie aber, General Harras, brauchen sich auf Ihren persönlichen Mut nichts einzubilden. Den kann jeder haben. Und was Ehre ist, das bestimmen wir. Verachten Sie uns, wenn Sie sich's leisten können. Wir zahlen zurück. Korianke! Herr General. Der Herr möchte gehen. Fahrstuhl. Ja. Kinder. Die Scheiße steht uns bis zum Kinn. Und scheint im Steigen begriffen. Neue Unfälle vorgekommen? Keine Meldung mehr eingelaufen. Hat plötzlich aufgehört. Seit etwa 14 Tagen. Seit etwa 14 Tagen. Das ist unheimlich. Das riecht nach einer ganz verteufelten Planmäßigkeit. Aber wo? Wo steckt die Wurzel? Hauptsache, dass Sie wieder die Tete reiten. Jetzt werden wir den Fuchs schon hetzen. Ich glaube, es hat keinen Zweck mehr. Was macht unser Yank? Der hat sich auf dem Divan zusammengerollt und pennt wie eine Holzratte. Lass ihn schlafen. Der darf nicht mehr allein auf die Straße. Wir müssen ihn irgendwie auf die Gesandtschaft buxieren. Er weiß zu viel. Ihr da, wer dort? Aber jawohl, ihr wisst doch. Ja, prompt eingetroffen. Na, was hat der alte Osterhase prophezeit? Frisch wie Oskar, gewaschen und rasiert. Wie? Schlafen? Nee, kommt nicht in Frage. Aber klar, selbstverständlich. Dalli, dalli, zock, zock. Wer war denn das? Das möchten Herr General gerne wissen. Hör mal, willst du mit mir blinde Kuh spielen? Glänzende Idee. Kalt oder heiß? Bitte gehorsamst die Augen zu schließen und durch geblähte Nasenflügel zu atmen. Na, riechen Sie nichts? Veilchen. Das hätte ich wirklich nicht von selbst bemerkt. Ist sie da gewesen? Jeden Tag Schlag 5 nach der Probe. Ob ich Nachricht habe, ob ich weiß, wo sie sind und wann sie wiederkommen. Also manchmal, da habe ich ein bisschen geschwindelt. Und dann habe ich ihr Geschichten erzählt, von Herrn Generals Kindheit und so weiter. Kindheit? Wir kennen uns doch erst seit Verdun. Das ist ja ganz gleich, weil spielt ja gar keine Rolle. Als Kinder waren wir alle schön. Man weiß doch, was so eine junge Dame hören möchte. Also klasse, Herr General. Korianke, du entwickelst dich ja zur Kuppelmutter. Also da war nicht mehr viel zu kuppeln, Herr General. Soweit kuppelt sich von ganz alleine. Aber bitte ein bisschen Zartgefühl für den Anfang. Das kleine Fräuleinchen hat sich furchtbar aufgeregt. Hier scheint Diskretion am Platze. Raus! Mein liebes Fräuleinchen, jetzt noch keine Nervenkrise. Sie wissen, wenn das Steuer verreist und die Bremse versagt, dann heißt es dem Schicksal ins starre Auge gesehen. Ohne mit der Wimper. Schnauze! Jawohl, Herr General. Ich heul ja gar nicht. Ich will absolut nicht heulen. Ist es nicht widerlich, dass man heulen muss, wenn man sich freut? Ach, das nenne ich doch nicht geheult, die paar Tropfen Weihwasser. Das ist Familientradition. Ich kenne das von Tante Olli. Sie wollte unbedingt mit mir raufkommen. Wir waren an der U-Bahn Wittenberg verabredet, aber ich habe sie versetzt. Hoffentlich wartet sie recht lange, ehe sie nachfährt. Sie hat sich schreckliche Sorgen gemacht. Ach, Unfug. Was braucht sie sich aufzuregen, wenn ich mal an die Front fliege? Ich fliege doch schon ein Vierteljahrhundert in der Luft herum und mir ist nie was passiert. Wir haben gefürchtet, es könnte wahr sein, was geflüstert wurde. Und wenn es gestimmt hätte, wäre das wirklich so schlimm für dich? Sonst wäre ich doch nicht hier. Glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass mir nie etwas Besseres widerfahren ist? Bitte glaub mir das. Ich glaube es, ich will es glauben. Ich kann mir zwar nicht denken, was es für dich bedeuten soll, aber für mich ist es alles. Und dabei schaust du mich noch nicht einmal an. Nein, das ist zu viel verlangt. Aber ich möchte dich anschauen. Ganz gründlich. Ich kenne dich ja kaum. Du hast dich verändert. Du bist älter geworden. Schöner geworden. Weißt du, warum? Ich muss dir was gestehen. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe es gar nicht erwartet. Ich habe schlecht geträumt in der letzten Zeit. Da gehörtest du nicht mit hinein. Und vor 10 Minuten, oder sind es nur 5, da hatte ich einen Augenblick, in dem mir alles ganz gleich war, was noch kommen kann. Aber jetzt soll mal einer herkommen und behaupten, das Leben wäre nicht schön. Vor langer Zeit, da habe ich mal zu einem jungen Menschen gesagt, man kann alles überstehen und überall durchkommen, wenn man sich nur auf etwas freut. Das hatte ich zwischendurch fast vergessen. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar? Komm. Küss mich. Ohne mit der Wimper zu zucken. Schnauze. In einem englischen Stück käme jetzt der Butler, um Licht zu machen und die Vorhänge zu schließen. Oder es würde telefonieren. Telefonieren? Gott, es wird ja schon dunkel. Ja, ich muss doch anrufen. Nein, das habe ich nicht gern. Ich habe es aber versprochen, mich bis heute Abend zu entscheiden. Ich halte ihn ja seit 14 Tagen hin. Wen? Reusterer, unser neuer Regisseur. Aber das kannst du ja nicht wissen. Er hat mir ein Angebot gemacht. Toll, eine Hauptrolle. Er bildet sich ein, ich bin seine Entdeckung. Aber da müsste ich nächste Woche nach Wien gehen, auf ein halbes Jahr. Dort kommt das Stück zuerst heraus. Er ist nämlich, glaube ich, aus Wien, der Reusterer. Oder aus Linz, ich weiß nicht genau. Wart einen Augenblick mit dem Telefonieren. Ist das so eilig? Ja, dann habe ich es doch hinter mir. Bis wann muss er es wissen? Vor der Vorstellung, die fängt 7 an. Na, dann haben wir noch... Moment. Ja, dann haben wir noch... 1 Stunde... Frist. Gibst du mir die? Ohne Fragen? Und willst du mir die Entscheidung überlassen? Nur dieses eine Mal? Ja. Danke. Was für eine komische Uhr du hast. Ja, das ist keine Uhr, das ist eine sogenannte Zeitrübe oder Stundenkartoffel. Sie heißt auch die Beulenpest. So was habe ich noch nie gesehen. Die muss ja furchtbar alt sein. Geht sie denn gut? Die rennt, dass man sie an der Kette halten muss, falls sie nicht stehen bleibt. Aber dann braucht man nur so zu machen, so gegen den Hinterkopf. Hast du den Klang gehört? Ja. Echtes Nickelblech. Im Notfall kann man sie auch als Waffe benutzen. Ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, dir eine neue Uhr zu schenken? Jede bessere Dame. Ich kann schon eine ganze Sammlung haben, aber ich habe keinen Bedarf. Das ist wohl das einzige Stück, von dem ich mich nie trennen würde. Woher hast du sie? Das hat sie mir jemand gegeben. Es war der erste, den ich abgeschossen habe. Er hat mir schwer zu schaffen gemacht. Ich war bei ihm, als er starb. Er sagte Souvenir und hat mir die Uhr gegeben. Dazu hat er gegrinst und eine Zigarette geraucht. Da wusste ich plötzlich, dass ich leben bleibe. Solange ich die Uhr habe. Ach, das ist natürlich dummes Zeug, Aberglaube. Sowas stimmt nur für den, den es angeht. Glaubst du nicht, du könntest mit mir über alles sprechen? Du sollst wissen, wie es mit mir steht. Ich kann dich nicht beschwindeln. Mein Leben ist derzeit weniger wert als die alte Uhr. Es kann jeden Moment stehen bleiben. Sie sind hinter mir her und sie haben gelernt, wie man eine Treibjagd veranstaltet. Ich versuche, mich durchzuschlagen, aber ich weiß nicht, ob es glückt. Die Chancen sind gering. Ich wollte dir das verschweigen, aber das kommt mir jetzt kleinlich vor. Es wäre schöner gewesen, noch ein paar Tage oder Stunden ganz ohne Schatten. Aber was hätte das alles für einen Sinn zwischen uns, wenn wir nicht Vertraute würden, Verbündete? Für jetzt und immer. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Für jetzt. Und immer. Hierher, auf die Couch. Vorsicht, nicht über den Teppich stolpern. Tante Olli! Keine Sorge, nichts passiert. Nur kleine Zufälligkeit, wie das so vorkommt beim zarteren Geschlecht. Sie hat noch die Adresse angeben können, ehe sie umgekippt ist. Das war im Umsteigeschlauch Adolf-Hitler-Platz, früher Reichskanzler-Platz. Das habe ich alles schon mal erlebt, vor circa 20 Jahren. Das wird ihr noch passieren, wenn sie 90 ist. Soll ich einen Arzt rufen? Nicht sofort, ich glaube, ich kann das allein. Kümmere dich um die beiden Helden, dass sie ein Bier kriegen und eine Zigarre, die haben schwer getragen. Geh mal lieber mit raus, Veilchen. Ja. Sie muss dich nicht gleich erblicken, ich rufe dich dann. Bisschen Eau de Cologne oder besser ein paar Tropfen Schnaps. Nur im Notfall, ich weiß was Besseres. Frau Geis, Auftritt. Auftritt. Frau Geis. Ja, so. Na, siehst du, ja. Harry. Es riecht nach Veilchen. Ist die Kleine hier? Vor einer Minute gekommen. Du musst am falschen Schalter gewesen sein. Sie hat eine Stunde auf dich gewartet. Du, erzähl mir keine Geschichten. Ich gönn's ihr, ja. Hier. So, dann trink mal. Danke. Ach ja, und die Sorge um dich und die Aufregung. Du weißt ja noch nicht, was passiert ist. Bergmann? Was ist mit Bergmann? Zu spät. Tot. Wie denn? Gift. Und Jenny? Beide zusammen. Sie wollte nicht allein bleiben. Hier, diesen Brief, den hat mir der Lazarettarzt gebracht, der ihm rausgeholfen hatte. Es ist ein Abschied an dich. Verflucht nochmal. Mein lieber Freund, wenn dieser Brief Sie erreicht, habe ich den Schritt in die Freiheit getan. Dies ist der einzige Weg zur Freiheit, der mir nach dem, was ich erlebt habe, noch gangbar erscheint. Wir beschreiten ihn ruhig, ohne Schmerz. Für das, was man ein neues Leben nennt, hätte ich keine Kraft mehr gefunden und ich hätte zu wenig damit anfangen können, um es mit Freundesopfern erkaufen zu dürfen. Ich weiß, was Sie bereit waren für mich zu tun. Sie haben es für andere Unglücklichere getan, deren Segenswünsche. Und so weiter und so weiter. Auf diesen Brief darfst du stolz sein. Stolz? Ausgerechnet. Jeder hat seinen Gewissensjuden oder mehrere, damit er nachts schlafen kann. Aber damit kauft man sich nicht frei. Das ist Selbstbetrug. An dem, was den tausend anderen geschieht, die wir nicht kennen und denen wir nicht helfen, sind wir deshalb doch schuldig. Schuldig und verdammt in aller Ewigkeit. Das gemeine Zulassen ist schlimmer, als es tun. Aber was sollen wir denn machen? Man ist doch sowieso schon immer mit einem Fuß im KZ. Wenn man nur seinen Brief in der Tasche hat, sollen wir denn auch Gift nehmen? Das ist nicht nötig. Wir kommen alle dran, ganz von selbst. Einer nach dem anderen. Mein Gott, Harry, wenn du schon aufgibst, was soll denn aus uns werden? Aber ich gebe ja nicht auf. Im Gegenteil. Ich werde Ihnen noch eins vor den Latz knallen, und wenn es in der 12. Runde ist. Man muss nur wissen, mit wem man es zu tun hat. Harry, hör mal, du solltest abhauen. Irgendwohin ins Ausland. Ganz gleich. Auch wenn sie dich drüben einsperren, bis der Krieg vorüber ist. Es hat ja doch keinen Zweck mehr. Doch, es hat noch einen Zweck. Da ist noch etwas. Das muss ich herauskriegen. Die Wahrheit nämlich. Die weißt du doch sowieso. Und gerade deshalb sind sie so hinter dir her. Vielleicht hast du recht. Aber ich habe hier noch etwas zu tun. Oder glaubst du, es ist zu spät? Bin ich zu alt für sie? Das gibt es nicht. Wenn es dir wirklich ernst ist. Es ist mir noch nie so ernst gewesen. Alle. Zu gehen. Johann! Muss mich leider verabschieden, Herr General. Zwei Herren mit Schmierstiefeln und harten Hüten. Ziemlich plebejische Gesellschaft. Haben Sie gesagt, was Sie von dir wollen? Nur gewisse Fragen beantworten, um einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen. Wird ein völlig einseitiges Vergnügen sein. Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Können Sie mir etwas tun, Harry? Die wissen, wie man trifft. Bitte die Lifttür zuschließen für die Kuhzunft. Wir haben gedacht, das Ding ist außer Betrieb. Ihr habt wohl ein Regiment verladen hier oben. Oh, verzeihen Sie den Einbruch, General. Aber ich bitte Sie, Herr Präsident. Die Flurtür stand offen und Pützchen war uns natürlich um eine Pferdelänge voraus. Für 9 Etagen ist man ein bisschen reif geworden. Sind wir unwillkommen? Keineswegs, Baron Flunk. Wenn's 12 schlägt, kommen die Geister. Und wenn ich allerdings geahnt hätte, Sie hier zu treffen, gnädige Frau. Dann, Herr von Mohrungen, wären Sie treppauf geflogen wie eine Rakete. Wie Amors Pfeil, gnädigste. Rascher geht's nicht mehr. Wie gefällt Ihnen meine neue Uniform? Zu braun. Ach, Sie kleiner Shaker, Sie ziehen wohl Fleischfarbe vor. Also Pützchen, nun sind Sie am Ziel Ihrer Wünsche. Tun Sie Ihren Gefühlen ja keinen Zwang an. Ich hoffe, Fräulein Geis, wir stören hier nicht. Eine Junggesellenbude hat für junge Damen immer einen gewissen Reiz. Das kommt auf die jungen Damen an. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ei, wie förmlich. Ja, bisschen Brennstoff kann nicht schaden. Ich habe vorhin was von warmen Würstchen gehört. Das wäre jetzt eine Erlösung. Ja. Danke, Olli, das war Schützenhilfe. Entschuldigen Sie bitte, ich bin ein schlechter Hausherr. Darf ich Sie in die Küche bemühen? Ich kann wohl dir und Veilchen das Hausfrauliche überlassen. Wir kommen nach. Sagen Sie, kann man hier abgehört werden? Nur von seinem Gewissen, Herr Präsident. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr General. Ich muss Sie ernstlich bitten, seriös zu sein. Es muss ja jeder zuerst vor seiner eigenen Tür kehren. Gut, kehren wir. Sie als der Ältere und als mein Gast haben den Vortritt. Fangen Sie vor der Ihren an. Vor meiner Tür hat sowieso schon die Gestapo gekehrt, wie Sie wissen dürften, und die kehrt andersrum, den Dreck ins Haus. Ich kann in diesem Ton nicht mit Ihnen reden. Sachen der Materialschäden. Nicht anders handeln, General, ist eine Überzeugung. Die hat sich in einer Richtung entwickelt, die sich nicht in den Weg stellen kann. Wir haben den Verdacht und die Verantwortung einseitig auf meine Ämter abgewälzt. Hören Sie mich eine Minute an. Ohne Vorurteil. Nur den einen Weg und ich will alles tun, um ihn für Sie zu ebnen. Ich sage ganz offen, auch in meinem eigenen Interesse. Und das wäre? Sie müssen in die Partei eintreten. Sie müssen eine vollständig andere Stellung beziehen. Die ganze Sache muss aus der Welt geschafft werden. Sie müssen sich mit Himmler verständigen. Und die Luftwaffe der SS in die Hand spielen. Sie können es ja doch nicht verhindern. Es ist das Gebot der Stunde. Wir stehen in einem Kampf, in dem Einigkeit über alles geht, auch über irgendwelche persönlichen Bedenken oder Gefühlsmomente. Sie wissen, mir fällt es schwer genug, aber wir müssen doch Deutschland vor dem Bolschewismus retten, nicht nur Deutschland, die Welt. Retten Sie, Präsident, retten Sie Feste, retten Sie vor allen Dingen Ihre Aufsichtsratsposten und Ihre Dividende, aber ohne mich. Sie müssen doch einsehen, Harras, es geht doch um die gesamte christliche Zivilisation. Dann retten Sie auch die. Es rettet ja jeder etwas heutzutage, was er nicht verweisen kann. Die Religion, die Kultur, die Demokratie, das Abendland, wohin man rotzt ein Kreuzzug. Wenn ich nur einen treffen würde, der zugibt, dass er nichts als seine Haut retten will. Das möchte ich auch sehr gerne. Sollte ich ein Ideal haben, so ist es ein ganz bescheidenes geworden, mich nicht selber anspucken zu müssen. Nicht mal bei Gegenwind. Wollen Sie damit sagen, dass ich meine Ehre preisgegeben hätte? Ja. Man lebt doch nicht zum Spaß. Man muss doch Opfer bringen. Ja, ja, ich weiß, wir gehen alle vor die Hunde, aber man hat eben keinen freien Willen mehr. Ich habe Durst, es gibt Bier in der Küche. Ach, können Sie mich denn nicht verstehen? Doch, doch, doch, doch, Präsident, ziemlich genau. Ich habe nichts anderes erwartet. Ihr könnt die Kriegslage auch mit vollem Mund besprechen. Darf ich mal eben Ihr Telefon benutzen? Dienstsache natürlich. Aber gewiss. Kommen Sie, Präsident. Nun sagen Sie schon, Pützchen, Sie wollen doch gar nicht telefonieren. Warum haben Sie mir auf den Fuß getreten? Keine Angst, nicht von wegen Poussage. Es war doch nur ein Trick, um rauszukommen. Ich habe da vorhin was entdeckt, das will ich mir anschauen. Es wird Sie auch interessieren. Hier auf dem Tisch dieser Brief. Es muss ihn gerade jemand gebracht haben. Vielleicht die Geist, die habe ich im Verdacht. Mein lieber Freund, wenn dieser Brief Sie erreicht, habe ich den Schritt in die Freiheit getan. Dies ist der einzige Weg zur Freiheit, der mir nach dem, was ich erlebt habe, noch gangbar erscheint. Ich weiß, was Sie bereit waren, für mich zu tun. Sie haben es für andere Unglücklichere getan, deren Segenswünsche Sie ewig... Von einem seiner jüdischen Freunde natürlich. Er soll schon ein paar davon über die Grenze geschmuggelt haben. Das sind ja staatsfeindliche Umtriebe. Ist ja Hochverrat. Geben Sie mir den Brief. Ich denke nicht daran. Geben Sie mir den Brief. Was wollen Sie denn damit? Mit diesem Brief können Sie Harras vernichten. Na, wenn schon. Es wäre eine Dummheit. Es wäre sogar gefährlich. Pützchen, Sie sind zu jung, um das zu verstehen. Wir sind nicht unbesiegbar. Im Krieg gibt es Glück und Unglück, auch für Nationalsozialisten. Es kann einmal anders kommen. Dann braucht man Leute wie Harras. Dann muss man froh sein, wenn man solche Leute kennt. Gut kennt. Ach, für mich sind Sie eine Kackhose. Pützchen, ich verbitte mir das. Was wollen Sie mit dem Brief machen? Das kommt darauf an. Das hängt nur von ihm ab. Nebenbei gesagt, wenn mich die kleine Geiz weiter so anglupscht, dann werde ich ihr eine kleben. Ich sage Ihnen noch einmal, Sie spielen mit Dynamit. Sie wissen nicht, was Sie aufrollen können. Kackhose! Kinder, Kinder, Kinder, um Gottes Willen. Ich muss ins Theater. In einer Stunde geht der Lappen hoch. Keine Aufregung. Korjanka organisiert schon einen Wagen. Korjanka ist ein Erzengel. Ohne den werden wir alle verratzt. Die Dusche macht dich fertig. Ja, doch gleich. Pass auf, mein Mädchen. Ich denke an Abhauen durch die Luft ohne Fahrschein. Ja? Wann und wie, weiß ich noch nicht. Wenn es glückt. Es muss glücken, es muss. Vorsicht. Herr General. Wie siehst du denn aus? Was gibt's denn? Das Extrablatt. Es ist was passiert. Extrablätter mit Trauerrand? Wieso ist denn jemand... Großer Gott. Eilers. Tödlich verunglückt. Unaufgeklärter Maschinendefekt. Das ist doch nicht möglich. So etwas darf doch nicht. Durch die Zeitung. Kein Anruf. Nichts. Anne, ob sie es schon weiß? Wir müssen versuchen anzurufen. Ich werde gleich hinfahren. Mit dem nächsten Zug. Der Führer hat Staatsbegräbnis angeordnet. Komm, Janke. Nimm den großen Wagen. Mach Tempo. Fahr zu Oderbruch. Er ist jetzt bestimmt zu Hause. Hol ihn her. Sag ihm, er soll alles mitbringen, was er an Material zur Hand hat. Gib ihm den Wohnungsschlüssel. Schick ihn rauf, ehe du den Wagen parkst. Verlier keinen Augenblick. Können Sie uns zum Hotel bringen, Baron? Ich muss packen. Wo ist denn Pützchen? Ich weiß nicht. Sie muss vorausgegangen sein. Pützchen! Warum läuft sie denn weg? Natürlich bringe ich sie. Ich brauche nicht zu sagen, wie tief ich mit Ihnen empfinde, Herr Präsident. Ja, ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, General. Dank für die Gastfreundschaft. Ach, bitte nehmen Sie Mr. Lawrence mit bis zur amerikanischen Botschaft. Das liegt doch auf Ihrem Weg. Gern, mit Vergnügen. Darf ich Sie bitten, Mr. Lawrence? Sagten Sie nicht, Sie hätten dort zu tun, Buddy? Sie denken an alles. Leb wohl, Harry. Ihre Wette wird besser. Legen Sie ein Monatsgehalt drauf. Leb wohl. Nimm an, mein Mädchen. Geh nach Wien. Jetzt hat sich viel verändert. Nicht für mich. Ich bin nicht schwach. Ich will dich nicht verlassen. Du verlässt mich nicht, wenn du gehst. Du stehst mir bei. Wie kann ich dir beistehen, wenn ich nicht da bin? Gerade dann. Beistand ist das, worauf man bauen kann, wenn man allein ist. Was jetzt kommt, muss ich allein abmachen. Wie werde ich von dir hören? Ich kann dich dort leichter erreichen, was auch geschieht. Hier würden sie dich bewachen oder Schlimmeres. Versprichst du mir, dass du gehst? Ich gehe. Harry, ich muss mit Ihnen sprechen. Pützchen, Sie sind noch da? Ich habe mich versteckt, bis alle weg waren. Ich muss mit Ihnen sprechen, Harry. Allein. Pützchen, ich glaube, Sie wählen den falschen Augenblick. Ich habe zu tun, ich habe keine Zeit zu verplaudern. Ich mag Sie, Harry. Ich habe Sie gleich gemocht, Harry. Und Pützchen kriegt, was es will. Sie brauchen mich, Harry. Ich muss Sie ernüchtern, Pützchen. Sie täuschen sich, ich bin das falsche Objekt. Suchen Sie sich ein anderes. Es gibt so viele davon. Ich brauche niemanden. Und wenn ich jemanden brauche, den suche ich mir selbst. Ach, spielen Sie doch kein Theater. Was wollen Sie denn mit der grünen Rapunzel? Die wird Ihnen doch fad, ehe Sie angebissen haben. Die bleibt am Weg. Gehen Sie jetzt fort, Pützchen. Ich warne Sie. Es wäre gescheiter, Sie würden sich warnen lassen. Treiben Sie es nicht zu weit. Man schmuggelt nicht ungestraft alte Juden über die Grenze. Dazu hat man kein Recht, auch Sie nicht. Was heißt das? Ich sag nichts mehr. Wer nicht hören will, muss fühlen. Dann hören Sie. Wenn Sie nicht auf der Stelle verschwinden, dann ziehe ich Ihnen diese Peitsche hier durchs Gesicht. Quer durchs Gesicht. Dass Sie gezeichnet sind, solange Sie vegetieren. So einer bist du. Du gemeiner Hund, du. Du Verräter, du Feigling. Oh, du gemeiner Hund, du. Oh, oh Gott, ey. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oderbruch! Habe ich Sie erschreckt? Koyanke hat mir den Schlüssel mitgegeben. Oderbruch, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ich war wohl ein bisschen hysterisch. Ich dachte immer, ich hätte keine Nerven. Na, das denkt man, wenn man sie Tag und Nacht in Gewalt haben muss. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Sie wissen von Eilers? Ja. Seit wann? Durch Koyanke. Im Amt war nichts bekannt. Er war mein Freund. Wenn's noch im Kampf passiert wäre. Aber so. Das ist doch Mord. Meuchelmord. Haben Sie irgendeine Erklärung, einen Anhaltspunkt? Weshalb gerade Eilers? Es hätte wohl ebenso gut jeden anderen treffen können. Die Staffel war mit 9 Maschinen beliefert. Alle ausprobiert, alle gleichmäßig geprüft. Ja, wir müssen sie alle telegrafisch zurückbeordern zur Untersuchung. Es darf keiner mehr aufsteigen. Ich habe es schon getan, auf eigene Faust. Das ist gut. Wir müssen selbst in die Fabriken gehen. Wir müssen jede die kleinste Spur aufnehmen. Aber ich weiß nicht, ob es nutzt. Da ist etwas dahinter. Eilers war doch niemanden im Weg. Er war der beste Staffelführer. Er war sogar Parteigenosse. Sie glauben doch nicht an Zufall. Es gibt fatale Zufälle in der Welt. Ich muss Ihnen etwas anvertrauen, Oderbruch. Mhm. Ich habe an Flucht gedacht, aus guten Gründen. Jetzt hält mich der tote Eilers. Wissen Sie, wo ich die letzten 2 Wochen war? Oder können Sie sich's denken? Ich kann es mir denken. Dann wissen Sie auch, worum es jetzt geht. Ich muss der Sache auf den Grund kommen. Ich muss das zu Ende bringen, was es auch kostet. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sagen Sie mir die Wahrheit. Glauben Sie, wir werden sie finden, die Wahrheit. Sie wird ans Licht kommen. Eines Tages. Eines Tages. Ich habe nur noch 10. Oderbruch. Wissen Sie etwas, das Sie mir verheimlichen? Haben Sie einen Verdacht? Eine Ahnung? Schonen Sie mich nicht, um Himmels Willen, um der Wahrheit Willen. Schonen Sie keinen. Wissen Sie etwas? Nichts als Tatsachen. Die Tatsachen. Und was bedeuten sie? Was steckt dahinter? Es wird ans Licht kommen. Und wenn es zu spät ist, wenn es zappenduster wird und kein Licht mehr brennt? Es ist nie zu spät für die Wahrheit. Hier ist das Ergebnis der vorläufigen Untersuchung. Natürlich noch ohne Berücksichtigung der jüngsten Ereignisse. Ist das die Analyse der Materialproben? Ja. Hier Skala 1, normales Aluminiumgewicht, Wolfram, Legierungsquote. Skala 2, Abweichungen, Verschiebungsberechnung, falscher Neigungswinkel. Skala 3. Die Herren von der Themse. Wollen Sie in den Keller, Oderbruch? Weshalb? Ja, Sie haben recht. Unser Feind ist hier. Dritter Akt, Verdammnis. Am letzten Tage der dem General Harras gesetzten Frist. Im technischen Büro eines Militärflughafens bei Berlin sitzt Harras am Arbeitstisch. Es ist früher Morgen. Was haben wir für ein Datum, Korjanke? Sonnabend, 6. Dezember 1941. 6. Dezember. Sankt Nikolaus. Äpfel und Nüsse für die braven Kinder, die Rute für die Schlimmen. Sie haben wieder nicht geschlafen, Herr General. Keine Zeit. Ich war nicht müde. Sag, wann ist Eilers gefallen? Donnerstag vor der Woche. 10 Tage her. Stichtag. Wie steht's draußen? 2 Panzerwagen vorm Hauptportal. SS-Wache Überfallkommando. Muss in der Nacht eingerückt sein. Die wollten mich nicht auflassen. Aus- und Eingang nur gegen besonderen Pass. Dann sind wir also quasi gefangen. Nicht so ganz, Herr General. Hör mal zu, Korjanke. Für den Fall, dass mir was passiert, nimmst du Urlaub und fährst sofort nach Wien. Geld lasse ich dir genug. Nur, dass ihr keine Dummheiten macht. Denk dir was aus. Was Erträgliches. Du bist so ein guter Geschichtenerzähler. Also verdammt, du weißt schon, was ich meine. Ich weiß es ja genau. Das ist ein Freundschaftsdienst. Jawohl. In 5 Minuten. Noch was. Hast du schon darüber nachgedacht, was du selber anfängst? Ich meine, falls ich dich nicht mehr reklamieren kann, du bist noch nicht übers Alte. Sie werden versuchen, dich an die Front zu stecken. Vielleicht könntest du irgendwo einen Druckpunkt beziehen bei einem meiner Freunde in den besetzten Ländern. Kommt nicht in Frage, Herr General. Im Falle eines Falles, da melde ich mir freiwillig zur Infanterie. Mit dem nächsten Schub nach Osten. Nach Osten? Du hast wohl einen Furz im Kopf. Wetten das nein, Herr General? Das Köpfchen verkauf ich nicht. Nicht für eine Kaffeebohne. Nach Osten, immer nach Osten. Da habe ich ein Mächchen Drang nach. Im Osten auf Posten, in finsterer Mitternacht. Tovarici, Tovarici, das kann ich schon. Du glaubst wohl, du kommst aus der sauren Milch in den Honig. Mann, wenn du mal nur nicht drin kleben bleibst. Alter Kommunist, Herr General, ich war schon 1918 in der KPD. Ja, ist lange her. Im Übrigen bleibt alles wie vereinbart, klar? Du hältst dich bereit und wartest, für alle Fälle, bis es dunkel wird. Bis zum jüngsten Tag, Herr General. Ja, so lange kann es auch dauern, bis wir uns wiedersehen. Was werden wir dann sagen, Korjanke? Prost, werden wir sagen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Na, was ist? Sie haben Schnauze vergessen. Verzeihung, ich bin ein bisschen zerstreut. Schnauze! Danke, Herr Genauer. Chefingenieur, bitte. Oderbruch. Ausgeschlafen? Naja, so, so, lala. Nein, nichts Wesentliches. Immer das gleiche Bild. Ja, die Vernehmung der beiden Arbeiter. Der Kommissar bringt sie gleich her. Bitte kommen Sie doch mit rüber und bleiben Sie dabei. Danke. Morgen, Herr General. Ich habe Ihnen wunschgemäß die beiden Vögel hergebracht, aber aus denen kriegen Sie nichts heraus. Das sind Verstockte. Kreuzfragen, Scheinwerferverhör, Vertraulichkeit. Zieht nicht bei denen. Für die Sorte reicht unsere altmodische Polizeimethode nicht aus. Und für die neue sind wir nicht geeicht. Oder aber die Vögel sind unschuldig und wissen wirklich nichts. Ich habe die Akten eingesehen. Oderbruch, die beiden sind doch von der verdächtigten Belegschaft. Soweit man von verdächtig reden kann. Sie haben in einer Schicht gearbeitet, durch deren Hände nachweislich einige der Unglücksmaschinen gegangen sind. Mehr wissen wir nicht. Und warum hat man diese beiden herausgefischt? Der eine ist ein alter SPD-Mann, unbeliebt in der Arbeitsfront, als Nörgler verschrien. Der andere steht in Verdacht, mit einer geheimen kommunistischen Jugendorganisation zu sympathisieren. Das ist nicht gerade ein Beweis, dass Sie in diese Affäre verwickelt sind. Nein, nicht gerade ein Beweis. Sie leugnen alles ab, natürlich. Und wenn man scharf wird, verlegen Sie sich auf totale Verdunkelung. Wollen Sie mir einen Gefallen tun, Herr Kommissar? Bitte, Herr General. Lassen Sie uns mit Ihnen allein sprechen. Ich halte es für möglich, dass es erfolgreicher wäre. Ich bezweifle es, aber bitte, wie Sie wünschen, Herr General. Vortreten! Wollen Sie sich setzen? Danke, wir stehen lieber. Lange genug gesessen. Sie sind schon sitzmüde. Ja, kann ich mir denken. Gehen Sie ruhig auf und ab, wenn Sie Lust haben. Ich biete Ihnen mit Absicht jetzt keine Zigarette an. Das macht jeder Bulle, wenn er sie ausquetschen will. Ich bin nicht Ihr Feind. Ich halte Sie in dieser Sache nicht für schuldig, solange man Ihnen nichts beweisen kann. Für mich ist diese Untersuchung kein Spaß und erst recht keine Schikane. Ich habe die Verantwortung für unsere Flugzeuge und für die Sicherheit unserer Flieger. Das ist alles. Es ist Sabotage vorgekommen und ich will erreichen, dass sie aufhört. Sonst nichts. Falls Sie in irgendeiner Weise mit dieser Sache zu tun hatten, so sage ich Ihnen nur eins. Es gibt auch eine Form des Geständnisses, mit dem man niemand anderen belastet und sich selbst nicht völlig aufgibt, sondern eine unmögliche Situation zu einem vorläufigen Stillstand bringt. Das wäre vielleicht Ihre Rettung. Um es noch deutlicher zu sagen, Ihre Rettung vor dem KZ. Sie wissen, was das heißt. Ich will Sie nicht drängen. Nehmen Sie sich Zeit. Überlegen Sie sich gut, was Sie sagen. Da ist nichts zu überlegen. Wir haben nichts zu sagen. Dann will ich versuchen, Sie auf eine Spur zu bringen. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass von unbekannter Seite etwa gewisse Materialteile zur Verarbeitung eingeliefert worden sind, ohne die militärtechnische Kontrolle zu passieren? Das ist meine letzte Frage und mein letzter Versuch. Ob Sie mir glauben oder nicht, das ist Ihre Sache. Wenn Sie sich aussprechen wollen, so bleibt es unter uns. Wir würden uns über das, was wir offiziell zu Protokoll geben, ganz genau verständigen und es für Sie so günstig wie möglich machen. Haben Sie mir etwas zu sagen? Nein. Sie vielleicht? Nein. Oderbruch, haben Sie eine Frage? Nein. Tja. Dann fürchte ich, wir müssen es aufgeben. Es tut mir leid. Auch für Sie. Ja, jetzt kann ich Ihnen wenigstens eine Zigarette anbieten. Danke, ich rauche nicht. Irgendein Ergebnis, Herr General? Haben Sie Protokoll aufgenommen? Nein, Herr Doktor, es fiel keine Äußerung, die sich gelohnt hätte. Haben Sie einen persönlichen Eindruck gewonnen? Ich würde annehmen, dass die Leute mit der Sache nichts zu tun haben. Möglich. Es wird sich zeigen. Kommissar, Sie können die Entlassungspapiere ausstellen. Das heißt, die Häftlinge kehren nicht mehr ins Untersuchungsgefängnis zurück? Nein, man hält es für überflüssig. Wir übernehmen die Gefangenen. Sie werden auf unbestimmte Zeit in Schutzhaft überstellt, mit besonderer Anweisung. Halten Sie sie zum Abtransport bereit. Haben Sie also nichts auszusagen? Abführen! Damit, General Harras, wäre dieser Teil der Untersuchung wohl zum Abschluss gelangt, wenigstens soweit es in Ihre Sparte fällt. Sind Sie mit den Materialprüfungen zu einer Lösung gekommen? Sie gehen weiter. Nicht unbegrenzt, denke ich. Ich habe Auftrag, Ihnen eine schriftliche Order zu übergeben. Hier, Oderbruch, Untersuchungsausschuss erwartet abschließenden Bericht bis 7 Uhr heute Abend. Ich werde mich zur genannten Zeit einfinden, um den Bericht zu übernehmen und an höhere Stelle weiterzuleiten. Ich möchte Sie inzwischen in Ihrer Arbeit nicht stören. Übrigens, ein Leutnant Hartmann von der Staffel Eilers möchte Sie sehen. Er ist wegen Verwundung beurlaubt. Wollen Sie ihn empfangen? Hartmann? Ach, Hartmann. Ja, natürlich, gerne. Wir können im Augenblick sowieso nicht viel tun. Oderbruch, ich rufe Sie an, wenn ich den Bericht aufgesetzt habe. Gut. Hartmann! Kommen Sie her. Lassen Sie sich beaugapfeln. Ich freue mich wirklich, Sie zu sehen. Und schon wieder Hopp Hopp hatte gehört, dass es Sie erwischt hat. Wo denn genau? Im Nordsektor. Zwischen Schlüsselburg und der Küste. Ich habe die Maschine noch zurückgebracht. Bravo, ich habe aber Ihre Verwundung gemeint. MG-Durchschuss durchs Ellenbogengelenk. Ganz ähnlich wie bei Lütjohann. Wie geht es, Hauptmann Lütjohann? Er ist derzeit abkommandiert. Seit wann sind Sie aus dem Kabul-Tempel entlassen? Seit 2 Tagen. Ich habe versucht, Herrn Generals Privatnummer anzurufen. Dann sagte man mir im Amt, dass Herr General hier draußen mit einer Spezialarbeit beschäftigt ist. Ich hoffe, Herrn General nicht zu stören. Mensch, lassen Sie die dritte Person fallen. Ich dachte, ich könnte Herrn General... Ich könnte Sie um eine Beschäftigung bitten, Herr General. Für leichten Dienst fühle ich mich schon wieder verwendbar. Ich bin nämlich Linkshänder, Herr General. Sie sollten sich Zeit nehmen, Hartmann. Ein paar Wochen richtige Ausspannung wäre gescheiter. Sie sehen nicht gerade blühend aus. Bisschen durchsichtig geworden. Mir ist nicht nach Ausspannung zumute. Immer noch Liebeskummer? Das habe ich fast vergessen. Jetzt könnte ich sagen, was habe ich Ihnen gesagt. Ich sag's aber nicht. Darf ich etwas fragen, Herr General? Bitte. Es ist nicht ganz einfach. Ich muss erst erklären. Haben Sie wirklich etwas Zeit für mich, Herr General? Ich wüsste momentan nichts Besseres mit meiner Zeit zu tun. Mag sein, dass es immer so war. Und ich habe es nur nicht gesehen. Nicht sehen wollen. Mag sein, dass es erst durch den Krieg so gekommen ist. Es ist alles wahr, was man hört. Es gibt keine Gräuelgerüchte. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und es sind dieselben Jungs, dieselben, die mit mir in der Hitlerjugend gelebt haben. Geschwärmt und gesungen, von Idealen geredet, von Opfer und Einsatz, von der Pflicht, von der Sauberkeit. Ich hatte einen Schulfreund. Er hätte keiner Fliege etwas zuleide getan. Er war eher schüchtern, empfindlich. In Lodz habe ich ihn wieder getroffen. Wir warteten dort auf Transport. Ich wusste nicht, dass er beim Vernichtungskommando war. Er nahm mich mit. Er sagte, es wird eine Hetz geben. Er stammt aus Bayern, dort sagt man so. Sie haben auf Wehrlose geschossen. Nur zum Spaß. Sie haben gelacht, wenn die vor Angst gewimmert haben. Sie. Ich kann es nicht aussprechen, Herr General. Das hat doch nichts mehr mit Krieg zu tun. Nichts mit dem Ziel, nichts mit der Idee. Dafür gibt es doch keine Rechtfertigung, das ist doch einfach schrecklich. Und ich frage mich, Herr General, wird jeder so, wenn man ihn lässt? Könnte man selbst so werden? Gibt es denn dagegen keinen Schutz? Die Menschheit hat immer wieder versucht, Jahrtausende lang, einen Schutz aufzurichten. Er muss nicht sehr stark gewesen sein. In der Ordensburg haben sie uns gesagt, wir seien die Kreuzritter einer neuen Zeit. Aber wie soll etwas Neues werden, etwas Starkes und Gutes, wenn es damit anfängt, dass man das Niedrigste und Gemeinste in den Menschen entfesselt? Wie soll man die neue Zeit ertragen, wenn sie mit nichts als Mord beginnt? Neue Zeit. Ich glaube, das ist auch so etwas, was es gar nicht gibt. Die Zeit, sie ist immer die gleiche. Groß, unberührbar, ohne Anfang und Ende. Wo aber ein Mensch sich erneuert, da wird die Welt neu geschaffen. Ich will Sie jetzt etwas fragen, Herr General. Sie haben mir damals viel gesagt. Aber es hat etwas gefehlt. Vielleicht werden Sie mich auslachen. Glauben Sie an Gott? Ich weiß es nicht. Er ist mir nicht begegnet. Aber das lag an mir. Ich wollte ihm nicht begegnen. Er hätte mich vor Entscheidungen gestellt, denen ich ausweichen wollte. Ich kenne ihn nicht. Aber ich kenne den Teufel. Den habe ich gesehen, Aug in Auge. Darum weiß ich, dass es Gott geben muss. Mir hat er sein Angesicht verhüllt. Dir wird er begegnen. Haben Sie hier gebetet? Ich glaube ja, wenn ich sehr glücklich war. Dann muss er Ihnen doch begegnet sein. Die meisten beten nur, wenn sie Angst haben. Ich weiß es nicht, ich habe seine Hand nicht ergriffen, ich habe die andere gewählt. Du aber, wenn du mich fragst, du darfst ihm vertrauen. Es ist sehr schwer. Das war wohl immer schwer, für jeden, der gefragt hat. Für euch ist es am schwersten, wir hatten das kinderleicht dagegen in unserer Jugend. Ihr seid in den Tag geboren, mit dem das Recht zerbrach. Aber glauben Sie mir, es gibt ein Recht. Es gibt einen Ausgleich. Vielleicht nicht für den Einzelnen, vielleicht nicht an der Oberfläche des Lebens, jedoch im Kern. Die Welt nimmt ihren Lauf. Das Bestimmte erfüllt sich. Es wird keine Schuld erlassen. Es schlüpft kein Aal durchs Netz. Glauben Sie, Hartmann, glauben Sie getrost an das göttliche Recht. Es wird Sie nicht betrügen. Ich möchte in Ihrer Nähe bleiben, Herr General. Auch wenn Sie keine Zeit für mich haben. In meiner Nähe, das wird nicht ganz leicht sein. Aber ich kann etwas versuchen. Chefingenieur. Oder Bruch. Sie wollten doch schon lange einen zuverlässigen Mitarbeiter. Hier ist ein junger Offizier, der nicht mehr felddienstfähig ist. Ja, versteht was. Fühlen Sie ihm auf den Zahn. Ich schicke ihn rüber. Wenn er was taugt, kann er auf Probe bleiben. Melden Sie sich beim Chefingenieur, Zimmer 9. Ich danke Ihnen, Herr General. Für alles. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, Hartmann. Ich glaube, Sie haben mir mehr gesagt, als ich Ihnen sagen konnte. Jetzt muss ich arbeiten. Wir sehen uns später. Herr General, Frau Oberst Eilers. Ich lasse bitten. Anne, wie gut, dass Sie zu mir kommen. Es ist mir lieb, dass ich Ihnen endlich die Hand drücken kann. Ich will Ihre Hand nicht. Ich fordere Rechenschaft. Eilers ist nicht gefallen. Er ist ermordet worden. Sie sind sein Mörder. Anne, ich weiß, wie hart es Sie getroffen hat. Es ist ein furchtbares Unglück. Es hätte vielleicht vermieden werden können. Aber nicht durch mich. Ja, ich trage technisch die Verantwortung. Was gegen ihn geschah, geschieht auch gegen mich. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob es wirklich ein Verbrechen war oder ein böser, mörderischer Zufall. Der Zufall mordet nicht. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Was werfen Sie mir vor, Anne? Was habe ich getan? Nichts haben Sie getan. Man tut nichts ohne Glauben. Sie haben nicht geglaubt, woran Eilers glaubte. Und dennoch haben Sie ihn dafür sterben lassen. Sinnlos sterben. Sie haben zugeschaut und ihn nicht gerettet. Das ist die Schuld, für die es kein Verzeihen gibt. Hätte ich ihn retten können durch einen falschen Glauben? Konnten Sie ihn retten? Haben Sie es versucht oder auch nur daran gedacht? Ich habe nicht gedacht, solange Eilers lebte. Ich musste mit ihm glauben. Jetzt weiß ich, dass er den falschen Tod gestorben ist. Sie aber, Harras, Sie haben es immer gewusst. Sie haben ihn wissend in den falschen Tod geschickt. Sie tun es täglich neu mit 1000 anderen. Ihr Krieg ist Mord. Sein Krieg war Opfer. Es war der gleiche Krieg. Es wird der gleiche Tod sein. Sie haben in Tod und Leben nichts mit ihm gemein. Friedrich Eilers wäre nie in einen Krieg gegangen, von dessen Recht er nicht durchdrungen war. Nie hätte er einen Menschen getötet, ohne zu glauben, dass er es für die gerechte Sache tut. Sie töten ohne Recht und Glauben. Für eine Sache, die Sie hassen und verachten. Sie sind ein Mörder. Eilers war ein Held. Dann ist jeder ein Held, der nicht weiß, wofür er stirbt. Dann ist jeder ein Mörder, der die Welt nicht ändern kann. Glauben Sie, dass dieser Krieg gerecht ist? Sie wissen, dass er ungerecht ist. Glauben Sie, dass unsere Führung gut ist? Sie wissen, dass sie verderblich ist. Warum lassen Sie die Menschen ins Verderben gehen? Sie sind an allen Morden schuldig, die geschehen. Sie kommen und fordern Rechenschaft und klagen an und richten. Können Sie denn selbst vor Ihrem Richter stehen und sagen, das Gute habe ich geglaubt, das Böse nicht gewusst? Wie konntet ihr je an eine Sache glauben, deren Schlechtigkeit uns an jeder Straßenecke in die Augen springt? Wie durftet ihr von Idealen reden, wenn ihr die Visagen derer seht, die sie vertreten? Wir haben geglaubt. Wir mussten glauben, sonst hätten wir nicht gelebt. Wir haben gewusst, was vorging, aber wir hatten es in Kauf zu nehmen. Eilers hat schwer genug damit gerungen. Wir dachten, dass alles Neue in Blut und Schmerz geboren wird. Wir hatten Beispiele. Menschen wurden geopfert, Scheußliches begangen. In Zeiten der Erhebung, der großen Revolution. Und doch mussten die sich darüber wegsetzen, die daran glaubten und Zukunft daraus machten. So glaubten wir. Das ist vorbei. Jetzt ist mir nichts geblieben. Die alle, die Sie als Beispiel suchten, Anne, die haben sich eine Gestalt des Menschen vorgestellt, die ihnen besser und wertvoller erschien als das, was sie zerstörten. Die aber, die unsere Welt zerstören, verachten den Menschen. Das ist ihr einziger Glaube. Sie sind das böse Mittel und der böse Zweck. Die Menschen sind eine niederträchtige, ekelhafte, dumme, feige Bande, also behandle sie entsprechend. Züchtige, brenne und schlachte sie, das ist ihr Glaube. Und sie haben recht. Uns hoffnungslos verkommenes, armseliges, erbärmliches Gesindel. Eilers war nicht erbärmlich. Eilers ist tot. Was werden Sie von mir sagen, wenn ich tot bin? Nichts. Nichts. Geht in Ordnung. Ersatz rückt aus. Junge Truppen. Ein Vorzug der Lage, dass ich denen nicht die Aufpulverungsrede halten muss. Das habe ich hinter mir. Haben Sie das Ding hier durchgelesen? Korrekt? Es scheint nichts zu fehlen, was bekannt ist. Mit anderen Worten, alles fehlt. Leere Blätter. Das Einzige, was mir jetzt ziemlich sicher scheint, steht nicht drin. Was ist das? Die Gestapo tappt im Dunkel, genau wie wir. Aber sie gibt mir die Chance des letzten Augenblicks der Rehabilitierung auf des Messers Schneide, nur in der Hoffnung, etwas zu erfahren, was niemand weiß. Leider kann ich keinen Gebrauch davon machen. Es geschieht kein Wunder. Schauen Sie her. Hier. Diesen Revolver hat mir Schmidt-Lausitz hergezaubert. Aber den Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Oder Bruch. Ich bin ganz dicht an der Lösung. Hautnah. Auf Armeslänge. Ich spüre es, ahne es, mit all meinen Nerven. Es ist nur ein Gedanke, der dazwischen steht. Warum denken Sie ihn nicht, General Harras? Oder Bruch, wenn ich Ihnen jetzt einen Schwur leiste, einen heiligen Schwur, nicht bei meiner Ehre, nicht als Generaloffizier, Soldat, sondern als der, den Sie kennen, mit dem Sie ein Dutzend Jahre geflogen sind und als ein Mensch in seiner letzten Stunde. Ich schwöre Ihnen, dass nie etwas über diese Schwelle aus diesen vier Wänden dringen wird, was einer von uns jetzt redet. Oder Bruch, wollen Sie sprechen? Die Wahrheit. Oder Bruch. Die Wahrheit. Ja. Sie oder Bruch? Wir. Wer seid ihr? Wir haben keinen Namen. Nur ein Ziel. Und ein Feind. War Eilers der Feind? Ich dachte, er war Ihr Freund. Ich hatte keinen besseren. Außer Ihnen, General Harras. Und warum trefft ihr uns? Aus dem Dunkel, aus dem Hinterhalt? Warum trefft ihr uns, anstatt des Feindes? Der Feind ist unfassbar. Er steht überall. Mitten in unserem Volk. Mitten in unseren Reihen. Jetzt bleibt uns nur noch eins. Wir müssen die Waffe zerbrechen, mit der er siegen kann. Auch wenn es uns selber trifft. Denn wenn er siegt, Harras, wenn Hitler diesen Krieg gewinnt, dann ist Deutschland verloren. Dann ist die Welt verloren. Haben Sie bedacht, was Niederlage heißt? Neue Gewalt, neue Unterjochung. Das dauert nicht. Es wachsen Kinder heran, die werden frei sein. Was aber uns unterjocht, jetzt, hier und heute, was uns alle zu Knechten macht und schlimmer, zu Gehilfen, zu Mithelfern des Verbrechens, das täglich unter unseren Augen geschieht, auch wenn wir sie schließen, das, Harras, das wird dauern. Über unser Leben und unser Grab hinaus. Es sei denn, wir tilgen die Schuld mit unserer eigenen Hand. Die Schuld tilgen? Durch neue Schuld? Durch Blutschuld? Mord, Brudermord! Hören Sie mich an, Harras. Ich habe den Mord nicht gewollt. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass flugkranke Maschinen zum Einsatz kommen, ohne überprüft zu werden. Von wem? Da kennen Sie die Brüder schlecht. Denen kommt es doch nur auf die Meldung an, dass die Quote erfüllt ist. Sie mussten das wissen, oder Bruch? Wir wollten die Kampfkraft schwächen. Der sinnlosen Schlechterei ein Ziel setzen. Wir wollten die Waffe entschärfen und nicht den Mann töten, der sie führt. In der Nacht, in der ich von Eilers Tod erfuhr, wollte ich Schluss machen mit mir selbst. Ich lebe nur noch, weil ich nicht aufgeben darf zu kämpfen. Für Deutschland, Harras. Sagen Sie mir alles, oder Bruch. Helfen Sie mir, es zu verstehen. Wie kamen Sie dazu? Als unser Staat zum Teufel ging, wurde ich Staatsangestellter. So ging es Tausenden in Hitlers Reich. Und was geschah? Nichts, was ich erzählen kann. Kein persönlicher Grund, keine menschliche Erklärung. Mir starb kein Bruder im KZ, ich liebte keine Jüdin, kein Freund wurde mir aus dem Land gejagt. Doch eines Tages habe ich mich geschämt, dass ich ein Deutscher bin. Und seitdem kann ich nicht mehr ruhen, bis es zu Ende ist. Und die anderen? Manche kamen aus Scham, andere aus Wut, aus Hass. Einige, weil sie ihre Heimat, viele, weil sie ihre Arbeit liebten. Aber alle, auch die unversöhnlich hassen, sind gekommen, weil sie etwas mehr lieben als sich selbst. Und es ist keiner mit uns, der nicht von selber kam. Wie viele? Ich weiß es nicht. Wir haben keine Mittel, sie zu zählen. Wir werden weniger statt mehr. Viele verschwinden, die nicht wiederkommen. Die beiden Männer, die heute vor Ihnen standen, ich hatte sie nie zuvor gesehen. Sie kannten mich nicht. Aber ich wusste, sie gehören zu uns. Was ist die Losung? Wie steht die Schlacht? Was ist das nächste Ziel? Zerstörung. Eine bittere Losung. Die einzige, die uns bleibt. Wir können nicht Halt machen vor denen, die wir lieben. Wir machen nicht Halt vor uns selbst. Wir werden alle fallen. Das heißt, es ist umsonst? Nicht umsonst. Wir wissen wofür. Was nutzt das, wenn ihr verfault? Was ändert das, wenn ihr verscharrt seid, gemartert, verbrannt und vergessen? Wir wissen wofür. Und du glaubst, ich werde mich mitschlachten lassen? Ich, der nicht weiß wofür? Der ich allein bin? Der nicht von selber kam? Soll ich die Hände falten, wenn es ums Leben geht? Es geht um die Seele, Haras. Auch um die Ehre. Und wenn ich keine hätte? Und wenn ich sie zum zweiten Mal verkaufen will? Wer sagt Ihnen, dass ich euch nicht verrate, um meine Haut zu retten? Wer sagt Ihnen das? Sie haben einen Schwur geleistet, Haras. Dies ist die Stunde des Wortbruchs, der Tag des Meineids, die Zeit der falschen Schwüre. Vielleicht habe ich ein großes Bedürfnis, noch zu leben. Vielleicht braucht mich jemand, vielleicht wartet jemand auf mich. Wer bist du, dass du glaubst, ich nehme dein Urteil an, ohne mich zu wehren? Wie darfst du es wagen, mir zu vertrauen und dich in meine Hand zu geben, dich und all die anderen? Weil sie in dieser Stunde einer der unseren sind. Man verrät nicht, woran man glaubt. Das war die Unterschrift. Ich akzeptiere. Schade drum. Das physische Herz hätte es noch ein paar Jahrzehnte geschafft. Wachkommando. Dr. Schmidt-Lausitz, bitte. Hier spricht Haras. Die Sache, auf deren Erledigung Sie warten, wird in 10 Minuten abgeschlossen sein. Sie können den Bericht dann übernehmen. Büro des Chefingenieurs. Sagen Sie Leutnant Hartmann, er möchte herüberkommen. Sagen Sie mir noch eines, Oderbruch, falls Sie es sagen können. Was ist es, das ihr mehr liebt als euch selbst? Woran ihr glaubt, worauf ihr hofft? Ist es des Himmels Gnade? Ist es das Recht auf Erden? Beides in einem. Es ist das ewige Recht. Was ist das ewige Recht? Recht ist das unerbittlich waltende Gesetz, dem Geist Natur und Leben unterworfen sind. Wenn es erfüllt wird, heißt es Freiheit. Ich danke Ihnen. Ich weiß jetzt genug. Aber ich will Ihnen etwas sagen, Oderbruch. Was Sie wollen, ist recht. Was Sie tun, ist falsch. Glaubt ihr, man kann einen schlechten Baum fällen, indem man die Krone schlägt? Ihr müsst die Wurzel treffen. Die Wurzel, Oderbruch. Und die heißt nicht Friedrich Eilers. Sie heißt Adolf Hitler. Mehr brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Nein, General Haras, mehr brauchen Sie nicht zu sagen. Dann ist es gut. Hier, der Bericht. Es ist besser, wir haben das in Ordnung. Besser für Sie. Ich muss Sie noch um Verzeihung bitten, Oderbruch. Für eine Sekunde, eine böse Sekunde, habe ich an Ihnen gezweifelt. Aber jetzt ist mir leichter. Was wollen Sie tun? Abgehen. Auf meine Weise. Was haben Sie vor? Haben Sie mal was von einem Gottesurteil gehört? Sie wissen, dass alle Ausgänge besetzt sind. Außer dem einen hier, durch die Tür, direkt aufs Rollfeld. Dort stehen noch Posten. Die schrecken mich nicht. General Harras, wenn Sie noch 10 Minuten warten, bis es ganz dunkel ist, dann können wir von hier zum Schuppen 35 durchkommen, ohne gesehen zu werden. Es ist nicht der Tod, Harras, auf den es ankommt. Sie könnten lebend mehr nutzen. Wenn Sie wollen, General Harras, ich sage Ihnen eine Adresse in der Schweiz. Zu spät, mein Freund. Für sowas bin ich nicht mehr gut. Wer auf Erden des Teufels General wurde und ihm die Bahn gebombt hat, der muss ihm auch Quartier in der Hölle machen. Nur fallen Sie jetzt nicht um, Oderbruch. Im Übrigen hockt Korianke im Schuppen 35 startbereit. Der Weg ist mir immer noch offen, falls er mir einfällt. Aber Begnadigung? Nee, kann ich nicht verwenden. Sie haben mich rufen lassen, Herr General. Ja, Hartmann, mein Junge. Gut, dass ich Sie noch sehe. Ich muss verreisen, auf unbestimmte Zeit. Und ich möchte, dass Sie mit Oderbruch zusammenbleiben. Er wird Ihnen dann alles Nähere erklären. Alles. Oderbruch. Sagen Sie, Hartmann, haben Sie eine Uhr? Ja, eine Armbanduhr mit Leuchtziffern. Tauschen wir. Nehmen Sie meine stattdessen. Ist kein guter Tausch für Sie, aber haltbar. Wenn sie stehen bleibt, hauen Sie sie gegen den Hinterkopf. Sehen Sie, so. Dann läuft sie wieder. Verlieren Sie sie nicht. Souvenir. Danke, Herr General. Ah, leichter Nordwest. Riecht nach Salzwasser. Gutes Ausflugswetter für die Royal Air Force. Duckt die Köpfe, Kinder. Und lasst euch nicht erwischen. Fliegt er an die Front? Schuppen 35. Schuppen 35? Ja, Schuppen 35. Aber er geht nicht hin. Er geht den anderen Weg. Sie erwischen ihn nicht. Nein, Sie erwischen ihn nicht. Er steigt. Er steigt auf. Sie erwischen ihn nicht. Er steigt. Er kommt durch. Vergib uns unsere Schuld. Hauptquartier? Reibungslos abgewickelt. General Harras soeben in Erfüllung seiner Pflicht tödlich verunglückt. Beim Ausprobieren einer Kampfmaschine. Jawohl, Staatsbegräbnis. Meine Damen und Herren, aus Anlass des 25. Todestages von Karl Zuckmayer hörten Sie heute des Teufels General in der Bearbeitung von Bruno Felix und Hans Jedlitschka. Es sprachen Harras Richard Münch, Hartmann Wolfgang Stender, Fritzki Harald Usländer, Hastenteufel Wolfgang Warnke, Pfundmeier Gustl Beierhammer, Baron Pflunk Peter Öhme, Dr. Schmidt-Lausitz Gerd Westphal, Olivia Geis Tilly Breitenbach, Dido Geis Gisela Zoch, Buddy Lawrence, Wolfgang Forrester, Waltraud von Mohrungen, Renate Reger. Die Regie hatte Robert Bichler. Sie hörten eine Produktion des Radio DRS Studio Zürich aus dem Jahre 1967.